Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerungen schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno, bei mir sind Andreas Wolter. Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. Und Christopher Kohn. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ah, wunderbar, dass wir uns hier wieder versammelt haben, Jungs. Wie geht's euch? Ja, gut. Ja, bis vor 10 Sekunden, als Andi ja meinen Spruch geklaut hat, ging's mir noch ziemlich gut. Ich glaube, den hat Andreas schon beim letzten Mal gesagt. Ja, ach stimmt, das war gar nicht ich. Ah, ich verwechsel mich oft mit anderen Menschen. Auch eure Stimmen, ne? Also die verwechsel ich öfter. Das habe ich übrigens schon ein paar Mal gehört, Christopher, dass unsere Stimme gelegentlich verwechselt wird. Im Ernst? Ja, haben mir ein paar Leute gesagt. Das ist ja ekelhaft. Warum findest du das ekelhaft, Sven? Das hat er gesagt. Sehr gut. Ja, können wir an dieser Stelle eigentlich Schluss machen? Lustiger wird's nicht. Ja, sonst gibt's irgendwas zu sagen zu der letzten aufregenden Woche, die da hinter uns liegt? Release und alles wurde neu gemacht. Endstation Podcast wurde aus dem Boden gestampft. Ja. Ich habe es geboren, ganz alleine. Aus meinem Bauchnabel rausgepresst habe ich es. Ja, ich würde tatsächlich gerne was zur ersten Folge sagen, beziehungsweise zu dem allen drumherum. Denn jetzt wird es ein bisschen emotional. Leute sollten sich schon mal die Taschentücher holen. Ich bin definitiv sehr stolz auf das, was wir da geschafft haben. Nicht nur auf uns drei, sondern ganz besonders auf unsere Freunde und die vielen tollen Menschen im Internet, die das abonniert haben, die das angehört haben, die das positiv bewertet haben, die uns Feedback gegeben haben. Das ist für mich wirklich was ganz Großes gewesen, was da passiert ist. Denn man darf nicht vergessen, dass wir drei keine Profis in dem Bereich sind, was wir ja jetzt werden. Aber wir haben vorher einfach noch nie aufgenommen. Wir haben noch nie eine Website erstellt. Wir haben nie ein Cover gemacht. Wir haben für solche Themen nie Fakten rausgesucht. Ich weiß, dass Sven beispielsweise für das Thema heute sogar Bücher gekauft hat. Gekauft? Und zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, und deswegen bin ich da besonders stolz drauf, dass wir so viele tolle Menschen um uns herum haben und auch ganz klar auch auf uns, weil das alles aus eigener Arbeit entstanden ist. Und deswegen möchte ich euch beiden und den tollen Zuschauern, die das gerade hören, ganz großes Dankeschön sagen. Ja, sehr gerne. Und wir sagen auch einen großen Dank an all unsere Zuhörer und danke an meine beiden Mitmoderatoren. Ja, da darf ich natürlich schon fast nach dem Ende von dem Podcast überhaupt, oder? Ja. Ja, das war jetzt das war die letzte Folge von Endstation Podcast. Wir wünschen euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Wir haben uns damit aber länger gehalten als manche Boygroups in den 90ern. Ja, das stimmt. Aber haben wir denn heute das Thema 90er? Nein, Christopher, gut, dass du fragst. Ja. Unser Thema ist diesmal. Was haben wir denn heute für ein Thema? Ich sage das sehr gerne, Christopher. Unser Thema diesmal ist das Jahr 2000. Denn das war ja ein ganz besonderes Jahr. Jeder hat vorher drüber gesprochen, irgendwie 1 Million Läden sind aus dem Boden gestampft worden, die Frontline 2000 oder ähnliches hießen. Und das Jahr hat ja halt wirklich viel bewirkt. Und darum wollen wir heute darüber sprechen. Und da kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage. Und zwar, hattet ihr denn irgendwelche Ängste vor dem Jahr 2000? Der 2K-Bug sei da erwähnt. Irgendwelche Ängste vor dem Jahr 2000? Ja, also ich hatte vor diesem Y2K-Bug hatte ich überhaupt gar keine Angst, weil ich dachte, ja, viel Hype um nichts. Ich habe mich eher gefreut auf das Jahr 2000, weil dann dieses Wort Millennium wahrscheinlich es nicht mehr geben würde im nächsten Jahr, weil mich 99 das total aufgeregt hat, dass die ganze Zeit gesagt wurde, das Millennium, es war alles Millennium, es war Mediamarkt Millennium, es war alles Millennium. Millennium-Ausgabe, Millennium hier, Millennium da. Ging mir übertrieben auf den Zeiger. Ich nenne meine Tochter später Millennium. Millennium Falken. Ich konnte auch kein Star Wars mehr gucken. Ey, und aber das erfolgreichste Album der Backstreet Boys hieß Millennium. Wirklich. Insider-Wissen eines Boygroup-Fans. Das ist ja großartig. Ja, aber ich habe das natürlich auch damals mitgekriegt, mit diesem, obwohl ich noch sehr, sehr jung und sehr, sehr klein war, dass das ein riesengroßes Thema war. Man hat ja im Prinzip gesagt, schmeißt jetzt vorsichtshalber schon mal eure ganzen Computer weg, weil die werden, 0 Uhr werden die explodieren, Flugzeuge werden abstürzen, alles wird zusammenbrechen, nichts wird mehr funktionieren, weil man damals, als man die ganzen Geräte erfunden hat, nicht damit gerechnet hatte, dass es nach 99 einen Doppel-Null kommt. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Nichts. Also Gott sei Dank ist nichts passiert, aber es ist einfach mal nichts passiert. Das ist dann ein bisschen enttäuscht. Ja, das stimmt. Verdammt, die leben immer noch alle. Nein. Nein. Ja, aber generell ist, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich in dem Jahr 15 war, also genau die Hälfte meines bisherigen Lebens hatte. Und das für mich ein ganz groß, also so, hättest du gesagt, hey, erzähl mal was über 2000, hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so viel. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, ist mir das halt aufgefallen, dass da wirklich viel für mich passiert ist. Da war unter anderem, meine erste Freundin hatte ich in dem Jahr. Also Spitzende, mein erstes Mal, wie bitte? Spätzle, stimmt, heutzutage ist man ja 5 oder so. Also ich hatte da mein erstes Mal Händchen halten, meinen ersten Kuss und so weiter. Hab da meinen Motorradführerschein gemacht, also für diese 125 Kubik-Klasse, also diese kleinen Motorräder. Also da ist viel in meinem Leben hat sich da verändert und ist passiert. Also war 2000 definitiv ein einschneidiges Jahr für mich. Und Andi? Also ich muss sagen, 2000 war doch unsere Zivildienstzeit, denke ich mal. Oh ja, das ist das Zivildienstjahr, genau. Also Abi gemacht und dann Zivi. Ja, war okay. Also man hatte halt viel Freizeit so. Man konnte oft ins Kino gehen, oft Party machen, weil man hatte ja keinen richtigen Job außer Zivi. Und deswegen war entspanntes Jahr, muss ich sagen. Ja, bei mir auch. Es war total ein super Jahr. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Ich habe am Anfang noch in der Videothek gejobbt. Ich war der Einzige aus unserer kleinen Gruppe damals vom Abi, der nach dem Abi arbeiten gegangen ist, zwischen Abi und Zivildienst. Und ja, dafür habe ich dann auch bezahlt, weil ich den Job ja gekündigt habe vom Zivildienst und danach mir nach dem Zivildienst dann das Arbeitslosengeld direkt gestrichen wurde für 3 Monate. Das heißt, es war alles eigentlich so ziemlich für den Arsch. Naja, ansonsten halt dann Zivildienst ganz früh angefangen, auch in dem Jahr. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Football einfach gespielt in der Zeit, bis ich mich dann mal wieder verletzt habe, Meniskusriss. Aber sonst war das einfach für mich ein Sportjahr, einfach viel mit Freunden wirklich unternommen, ganz viel und einfach ein Spaßjahr. Das war absolut ein Spaßjahr. Aber warum sagst du blöder Angeber, Football? Also hier diese Anglizismen, kannst du sagen, du hast Fußball gespielt, was ist denn da los? Ja, Fußball mit dem Ei. Ja, das war, nein, ich habe ja ganz lange Football gespielt. Hatte ein paar Jahre davor angefangen und das war dann mein erstes Jahr auch bei den Männern. Das hieß wenig Spielzeit für Sven, viel Lernen. Es hat aber trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Das war damals bei den Berlin Adlern in der 2. Bundesliga damals noch. Und die kämpfen ja auch gerade um ihr Überleben und da drücke ich auch weiterhin ganz, ganz doll natürlich die Daumen, weil es ja irgendwie trotzdem immer, obwohl ich dann ja nicht mehr ganz so lange da gespielt habe, immer irgendwie ein Teil im Herzen bleiben wird, weil man da ja doch viel gelernt hat. Man hat viele Jungs kennengelernt, mit Freunde einfach viele. Was dir ja heute noch sehr gefällt, viele das Jungs kennenzulernen. Das ist heute noch ein großes Hobby von mir, Jungs kennenlernen. Ja, ja, ist krass, dass du deine Football-Karriere ansprichst. Weil es wird mir jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade erst wieder daran. Ich hatte nämlich damals eine Freundin, die stand schon, oder also es war eine, nicht meine Freundin, sondern eine Freundin, die stand schon, die hatte ich in St. Peter-Ording kennengelernt. Da waren wir in der 6. Klasse in der Klassenfahrt und seitdem gab es dann immer so ein bisschen ab und zu mal ein Liebesbriefchen von ihr und so und die stand halt total auf mich. Ja? Oh. Und die war Cheerleader bei den Berlin Adlern, unter anderem auch bei Spielen, bei der ersten Männermannschaft, ne? Oder war die auch bei euch? Ja, war die nicht bei, war die, war die, ach, die nicht war bei Thunder, Alter. Naja, ist für mich alles das Gleiche im Prinzip. Also eine Berliner Footballmannschaft, ja. Aber da gibt's ja nur ein, aber, zwei. Aber war das nicht die Freundin von allen damals? Nein, das war ein gutes Mädchen, also kann ich nicht so sagen. Ja, also. Ja, total. Ich weiß noch, dass sie damals erzählt hatte, dass sie einem bekannten Fußballer, ich weiß nicht, darf man da Namen sagen, ein Nachwuchstalent, das dann zu den Bayern gegangen ist und da dann von Hertha, das dann da aber dann nach wenigen Jahren die Karriere bereits komplett beendet hat. Wer war das wohl? Wegen Burnout? Das weiß ich nicht. Das würde, glaube ich, zu viel verraten. Jedenfalls hatte der sie angesprochen auf einer Party und dem hat sie auch einen knallharten Korb damals gegeben. Ich erinnere mich noch an ihre Bauchmuskeln, Andreas. Ja, stimmt. Sie hatte krasse Bauchmuskeln. Also Bauchmuskeln, das habe ich nie erreicht in meinem Leben, diese Bauchmuskeln hinzukriegen. Also das war schon krass. Aber ich kann mich auch an dein Spiel im Jahn-Sportpark erinnern, zu dem du uns eingeladen hattest. Sven in der zweiten Bundesliga. Wir kommen hin, ewig weiter Weg. Jahn-Sportpark, Schönhauser Allee war ja damals tiefster Osten für uns. Und wir kommen dahin, setzen uns hin, fangen das Spiel an. Ja, dann sagen wir die ganze Zeit, ja, wo ist denn Sven? Wo ist denn Sven? Ja, wir haben Sven aber nicht spielen sehen. Aber Sven hat tatsächlich doch eine Einsatzzeit bekommen in der zweiten Bundesliga. Er durfte, als alles entschieden war, beim allerletzten Punt-Return, durfte er aufs Feld gehen und war danach so übertrieben stinksauer, dass es auch ein bisschen eskaliert danach, ne? Als wir dann so, da warst du echt angefressen, kann man sagen, oder? Komisch, verstehe gar nicht warum. Da trainiert man den ganzen Winter durch, um dann beim ersten Spiel einfach nur auf der Bank zu sitzen. Komplett. Naja. Ja, aber ich glaube, es war nicht mal ein Saisonspiel, Andi. Ich glaube, es war sogar nur ein Vorbereitungsspiel gegen eine Highschool damals, das sie hatten, oder gegen College, ich weiß das gar nicht mehr. Ja. Ja, aber schön, dass ihr eine gemeinsame Vergangenheit habt, worüber ihr erzählen könnt, worüber ihr lachen könnt und ich mal wieder außen vor bin. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Dankeschön, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich gucke jetzt Glücksbärchis. Tschüss. Ach, die guten alten Glücksbärchis. Tschüss. Tschüss, bis dann. Ja. Nein, aber sag mal, wie habt ihr denn das Jahr 2000 überhaupt gefeiert? Also wie habt ihr Silvester gefeiert in das Jahr 2000? Also wir gehen jetzt nicht, ja, ich weiß eigentlich, das Millennium hört ja erst 2001 auf, weil 2000 ja noch dazugehört zum ersten. Nein, also wir gehen jetzt davon aus, 99 zu 2000, da haben sich die Zahlen verändert, das war der große Moment für uns. Wie habt ihr Silvester gefeiert in dieser Nacht? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich glaube, bei uns war damals in Sachsen-Anhalt noch ganz groß Zeltfeste, im Prinzip Diskos, die von Ort zu Ort gezogen sind, weil es eigentlich keine wirklichen Diskos bei uns gab. Ich glaube, ich war wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem Zeltfest mit Freunden oder so. Ich war halt auch noch sehr jung, ne? Ich war 5. Ja. Wobei ich bin 15, kurz vorher 15 geworden, ne? 2 Wochen vorher. Und da habe ich leider gar keine Erinnerung dran. Krass. Naja, wir haben mit Sven natürlich gemeinsam gefeiert. Nein. So viel, doch? Nee, in dem Jahr nicht. Natürlich. Nein, wir haben im Jahr davor zusammen gefeiert. Und im Jahr danach, aber nicht in dem Jahr. Echt nicht? Ja, echt nicht. Nachdem ich im Jahr davor traumatisiert wurde, deinetwegen, habe ich in dem Jahr nicht mehr gefeiert. Ach, ich dachte, dass die Geschichte, die wir jetzt nicht verraten, war in dem Jahr. War die wirklich nicht da? Nee, die war... Was habe ich in 2000 gemacht? Ja, weiß ich nicht, das musst du wissen. Ja, es war wahrscheinlich keine Zeit, uns zu feiern. Ein legendärer Blackout. Sagen wir so, die Chancen dafür sind groß. Ja, nee, ich weiß es nicht. Krass. Ich habe am Brandenburger Tor reingefeiert. Echt? Mit einem anderen Klassenkameraden von uns. Damals. Mit dem Millenniumskiller? Ja. Und das war mit 2 Millionen Leuten dann da vom Brandenburger Tor. Und ich kann immer nur sagen, immer wenn es eine Feier am Brandenburger Tor geht, ich gehe da nie wieder hin. Also immer, sobald da viele Menschen sind, auch, ich weiß noch genau, es war, wir zählten runter, 10, 9, 8 und um Punkt 0 Uhr warf irgendeiner eine Sektflasche in die Menge und wer bekam die Sektflasche auf den Kopf? Der Sven. So war das wieder. So fing mein Jahr also an, direkt. Also ich sagte, es war ein Highlight-Jahr und danach sind wir dann, also es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, es war so eine Mini-Sektflasche, die einfach in die Menge geworfen wurde, weil es ja lustig ist, andere Leute mit Flaschen zu bewerfen. Ja. Aber man merkt tatsächlich noch Nachwirkungen der Sektflasche an deinem Kopf, finde ich, bis heute. Wie meinst du das? Nee, erzähle ich dir irgendwann anders. Okay, gut, ja. Und danach sind wir jedenfalls noch tanzen gegangen. Ja, das war meins. Also es war eigentlich auch nichts Spektakuläres, das war das einzige Mal, dass ich am Brandenburger Tor Silvester gefeiert habe. Und auch das letzte Mal möchte ich jetzt mal prophezeien. Aber ja, also so. Ja, diese Brandenburger Tor-Partys sind sowieso immer schwierig. Ich meine, wir beide waren ja auch mal bei der Fußball-WM da. Es dauerte ja keine 5 Minuten, bis wir uns zusammenreißen mussten, da nicht den 13-, 14-Jährigen mal zeigen, wo es lang geht. Also zu zeigen, wo es lang geht. Wahrscheinlich hätten die uns platt gemacht. Na, mit Sicherheit. Ich meine, klar, guck uns an. Aber es ist echt schwierig. Alle, die da hingehen, gehen da nicht hin, um wirklich irgendwas zu feiern, sondern gehen da schon hackedicht hin, fühlen sich stark, pöbeln rum. Beim Fußball kriegst du eigentlich auch nicht mehr viel mit, weil 40.000 Menschen vor dir stehen, die, ich meine, ich bin ja an guten Tagen 2,13 Meter, aber an schlechten Tagen halt nur 1,75. Und dann siehst du, also Brandenburger Torpartys sind schwierig. Auch, ja, nicht mein Favorit, muss ich auch sagen. Ja, ich finde, da kommt immer so irgendwie, also dass das Fußballspiel irgendwie immer ein bisschen, kommt mir dann immer zu kurz so ein bisschen. Ich würde halt ganz gerne das Spiel schauen und dafür ist es dann irgendwie nicht die richtige Umgebung. So, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss hackedicht sein beim Fußball, um das ertragen zu können. So. Also ich mag das auch nicht. Ich finde das auch mal ein bisschen so viel Lärm um nichts. Das irgendwie kommt mir vor, als ob es so eine krasse Touristenveranstaltung ist, einfach nur, wenn man da ist so. Weiß nicht. Ja, ich glaube, man muss das einmal mitgemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, aber ja, dann reicht's auch. Ja, total. Ist wie Berlin Tag und Nacht gucken. Einmal gucken reicht. Kann man auch länger gucken. Oh mein Gott. Wir sollten das Thema noch schnell ändern und zwar in Andi ist bescheuert. Ich dachte, nicht das war Ernst. Das Thema. Du guckst das? Das ist eigentlich der Untertitel der gesamten Sendung. Also man kann es ab und zu mal gucken, so um es unterhaltsam zu finden, ja. Also wow. Und der Erfolg gibt mir ja wohl recht und nicht dir. Wow. Die Nazis hatten auch Erfolg, Chris. Ja, Chris, sage ich an. Ja, ernsthaft. Also du, und das ist ein sehr guter Vergleich. Wow. Da kann ich. Wow. Also gut, ich würde sagen, dieses Thema beenden wir, weil dazu kann ich gar nichts mehr sagen, ohne dass ich ausraste. Also ich kann nur dazu sagen, ich habe einmal bisher nur eine Folge länger gesehen von Berlin Tag und Nacht. Mhm. Und in dieser Folge ging es darum, dass eine das erste Mal Analverkehr hatte und sie sich den ganzen die ganze Folge den Po kühlen musste und ähnliches. Und wenn ich mir überlege, dass diese Sendung vor 20 Uhr läuft, das heißt also ab 6 Jahren freigegeben ist, finde ich das dann auch. Natürlich, wer seine Kinder einfach vor den Fernseher setzt, dass sie alleine ferngucken, ja gut, selber schuld eventuell, RTL 2 dann auch noch. Aber trotzdem, das finde ich, gehört einfach nicht auf so einen Sendeplatz. Also das fand ich dann in der Folge wirklich, ja, mir hat's gereicht. Aber jetzt, wo du das Thema sagst, ja, ich glaube, ich gucke ab heute wieder rein. Ist gut. Ja. Ja, wollen wir mal anfangen mit dem Thema? Wir sind, glaube ich, schon bei 4 Stunden schon wieder. Ja, sehr gerne. Also das erste Mal, um einen kleinen Überblick uns über dieses Jahr zu verschaffen. Es werden ja jedes Jahr Wörter des Jahres ausgezeichnet. Oh. Und das, ja, und da, die rufen wir jetzt einfach mal ab. Und zwar war das Jahr 2000 das Jahr der Physik. Hört, hört. Mhm. Das Wort des Jahres wurde Schwarzgeldaffäre. Oh, ja. Das Unwort des Jahres. Warte. Die, ja? Irgendwas mit Zone. Oh, gut, Andi. Ich habe es nämlich gelesen, aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas mit national befreite Zone. Ja, genau. Genau. Ja, der Vogel des Jahres, ne? Wer war das wohl? Der Pinguin. Rot irgendwas. Rot Milan, genau. Ey, Mann, die häufigsten krass, Mädchen, die häufigsten Mädchennamen waren Anna, Lena und Lea. Und die häufigsten jungen Namen waren Lukas, Tim und Leon. Tja. Schön. Hört, hört. Ich kenne gar keinen Lukas, Tim aber und Leon. Um jetzt einen genaueren Blick auf das Jahr 2000 uns zu gewähren, werfen wir doch einfach mal einen Blick in die Welt der Filme. Ja, und damit wir das besonders gut machen können, einfach mal gucken, wo stehen wir denn in dem Jahr überhaupt? Ich meine, was eignet sich mehr dafür, als wenn wir uns mal die Gewinner vom Bravo Otto im Jahr 2000 anschauen? Denn das zeigt ja nur den Zeitgeist mehr als alles andere überhaupt. Habt ihr die Bravo selber gelesen früher? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte kein Abo, aber ich habe sie mir jeden. Ich glaube, sie kam jeden Donnerstag raus. Ich glaube auch. Ich, Hatte Donnerstag. Ich hätte auch Donnerstag gesagt. Naja, jedenfalls habe ich sie mir immer gekauft und war auch großer. Also ich habe sie gerne gelesen und hatte auch Poster davon an der Wand und ganz aufregend war es dann, als auf einmal nackte Menschen in dieser Bravo drin waren, die so unfassbar schön vor einer weißen Wand mit einem Selbstauslöser sich fotografiert haben. Das kriege ich, glaube ich, nie wieder aus meinem Kopf, diese Bilder. Ja, aber ach, Bravo war cool. Ich habe irgendwie, also sagt man ja jetzt so, YouTube ist das neue Bravo, ne? Die ganzen YouTube-Stars haben den Stellenwert, der damals für uns die Bravo hatte. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Ich erinnere mich noch an die Hotline, wo man anrufen konnte für Betrag, keine Ahnung, 80 Euro wahrscheinlich, also D-Mark, wo irgendein Promi einfach auf eine Hotline was gesprochen hatte, hey, hier ist bla bla bla bla bla bla, und dann konnte man dann anrufen und dann konnte man sich anhören. Das Dumme war, als ich mir die Bravo geholt habe, da war ich, ich würde sagen so 12 oder sowas, und Englisch, ja, Schulenglisch 2 Jahre schon gehabt, aber fließend ist was anderes und im Endeffekt, man hat ja nichts verstanden, groß, glaube ich. Hast du angerufen, außer, ja? Hello, I'm. Ja, ich habe 2-mal, glaube ich, angerufen. Einmal, als die Bushwackers da waren, das Tag-Team aus der WWF damals. Und und dann glaube ich, aber da bin ich mir nicht sicher, als Brandon Call da war. Weiß denn noch jemand, wer das war? Nee, keine Ahnung. Ach, das war Hobie aus den ersten beiden Baywatch-Staffeln. Ah, okay, der Sohn von Mitch. Ja, von David Hasselhoff, genau. Krass. Genau. Bei dem hast du angerufen. Was wolltest ja, du ich wundere mich auch, aber irgendwie, na, ich fand damals ja Baywatch ganz cool, die ersten 2 Jahre. Warum? Weil ich Erika Eleniak geil fand. Aha, ja, ja, Shawnee und Eddie fand ich super. Ich fand ja damals, da gab's denn auf einmal so eine dunkelhaarige, ja, kann das sein, dass sie Jasmin hieß oder sowas? Nee. Jasmin Bleeth. Ja, genau, die fand ich ja unfassbar. Da habe ich schon nicht mehr geguckt. Ich habe wirklich nur die ersten 2 Staffeln geguckt, dann sind die rausgegangen aus der Serie, Eddie und Shawnee. Ich hab's auch nie geguckt, aber ich wusste, dass es sie gibt und sie fand ich toll. Da laufen Menschen in Zeitlupe. Mochtest du Eddie so sehr, dass du nicht eifersüchtig warst, wenn er mit Shawnee zusammen war? Ja, das ist eigentlich fast das gleiche wie mit diesen Zeichentrickfiguren. Ich war ja nie wirklich verliebt in irgendwas davon. Deshalb waren wir das ja, das sind ja einfach Figuren für mich. Also daher, so wie eigentlich Chris auch nur eine Figur für mich ist. Darum kann ich auch nicht eifersüchtig sein auf ihn. Aber eine schöne Figur, oder? Ja, Eddie war super. Ey, nach diesem Podcast, ey, muss ich wirklich eine Therapie machen. Ich dachte, das ist die Therapie, wurde ja, mir gesagt. Stimmt. Oh je. Ja, der Bravo Otto, das ist die Leserwahl der Bravo und die gibt's seit 1957. Wahnsinn. Der erste war Winnetou. Nee. Wie heißt er denn? Pierre Brie gewonnen? Pierre Brie. Das ist der Käse. Guten Appetit. Jetzt wäre nur ans Essen, jetzt habe ich wieder Hunger. Ja, ne? Ja, Pierre Brie ist auf jeden Fall auch oft dabei gewesen. Ja. Aber der Bravo Otto sieht aus wie ein Indianer. Ist nämlich ein Indianer, weil damals Winnetou so erfolgreich war. Ganz genau. Ja, siehst du. Ja. Immerhin sehr weiß gut, ich ein bisschen Chris. Was. Und vorher, wie sah er da aus? Der sah nämlich erst dann ab einem bestimmten Jahr so aus. Der Otto, wie so ein Putz, war es nicht so ein Hausmeister oder so? Das war ein Beleuchter. Ach, siehst du, ja, sowas. Ja, ja, aber Beleuchter meistens unvorteilhaft gebaut. Das gibt Ärger am Set. Ja, jedenfalls war es zuerst ein pausbäckiger Beleuchter und ab 65 wurde es dann der Indianer, wie du sagtest, weil halt die Karl-May-Filme so populär waren. Und in den ersten 4 Jahren wurden auch nur 2 Bravo-Ottos rausgegeben, und zwar für den beliebtesten Schauspieler und den für die beliebteste Schauspielerin immer. Und die ersten 2 Gewinner waren Maria Schell und James Dean. Und der war zu dem Zeitpunkt aber schon über ein Jahr tot. Oh. Ja. Mhm. Aber da war das Internet ja noch nicht so groß, da kam das wahrscheinlich hier noch nicht an. Ja, damals mit den 56K-Modem wahrscheinlich noch. Das, ja, die meisten Bravo-Ottos konnte wer gewinnen? Christopher Kohn. Oh, du bist so süß. Ich habe leider keinen einzigen. Ich war noch nicht mal nominiert. Was ist denn da los? Echt? Ja, Skandal, Alter. Aber die Bravo hat immer die Serien, in denen ich mitgespielt habe, kategorisch ausgegrenzt. Da wollte sie nie was mit zu tun haben. Das spricht für die Qualität der Serien, wa? Und jetzt, wo du dich auch noch negativ gegen Berlin Tag und Nacht geäußert hast, hast du da auch keine Chance mehr reinzukommen? Ist Scheiße. Berlin Tag und Nacht in der Bravo oft? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, die sind sogar auf dem Cover ab und zu. Hey, das ist ja großartig. Wenn nicht die YouTube-Leute auf dem Cover sind. Ja. Es ist tatsächlich also so. Also Bon Jovi war jedenfalls die Band, die die meisten Bravo-Ottos gewinnen konnte. Echt? Ja? 13 Stück an der Zahl, 7 goldene sogar. Wow. Ja. Die erfolgreichsten Männer waren Pierre Brice und Justin Bieber. Nein. Ach so, wir gehen immer nur bis 2000, ist deine, oder generell? Nee, generell. Weiß ich nicht, sag mal. David Hasselhoff. Oh, ich hatte es wirklich auf den Lippen. Ich habe mich nicht getraut. Ja. Also ich muss sagen, ne, das sind Wikipedia-Statistiken, die ich hier vor mir habe. Als sicherste Quelle. Die sind dann hundertprozentig sicher. Ja, also vielleicht war es doch jemand komplett anderes. Aber ja. Und die erfolgreichsten Frauen waren Julia Roberts und Inge Meisel mit 11 Auszeichnungen. Ja. Und die meisten Goldenen, wer konnte das wohl? Ich gebe meinen Tipp, Chris hat den Namen heute schon mal so oder so ähnlich genannt. Ja, Pierre Brice. Genau, der hat 9 goldene Ottos gewonnen. Wahnsinn. Und in diesem Jahr als Schauspieler konnte auf Platz 3, fangen wir doch bei Platz 3 einfach an. Platz 3 geht an Brad Pitt. Brett Pitt. Ja, sehr gut. Auf Platz 2 folgt einer wie keiner, Freddie Prinze Jr. Oh, krass. Ist auch relativ untergetaucht seitdem, oder? Na, bei 24, ne, hat er nochmal mitgespielt. Ach so, ja, habe ich nicht. Ja, bei in welcher Staffel? Ich glaube die letzte, bevor es den Reboot, also Reboot war es ja nicht, bevor die Serie fortgesetzt wurde. Also die 8. müsste es gewesen sein, glaube ich, oder? Ich habe die 8. gesehen, ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern. Hat wohl eine ganz große Rolle gehabt. Da war bestimmt irgendjemand in der CTU, der da aufgepasst hat oder so, aber ey, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also in der 9. ist er auf jeden Fall nicht mehr drin. Der erste ist jemand, der es in diesem Jahr zum 4. Mal hintereinander gewonnen hat, allerdings dann auch zum letzten Mal, und zwar Leonardo DiCaprio. Mit Recht. Mit Recht zum letzten Mal, Chris, oder? Nein. Mit Recht häufig gewonnen. Also für mich einer der größten und besten Schauspieler, die's gibt. Also vielleicht sogar der beste Schauspieler unserer Generation. Ja, ein wahnsinniger Schauspieler, ja. Wir hätten ihn ja auch im letzten Podcast, hatten wir ja auch was von ihm, aber wir hatten leider keine Zeit mehr, es einzuspielen. Ne? Ja, das stimmt. Aber er hat mir versprochen, dass er am Ende dieser Folge kurz was sagt. Ich hoffe, wir schaffen es, reinzuschneiden. Na, ich bin gespannt. Ja, bei den Frauen, auf Platz 3 Sandra Bullock. Ja. Auf der 2 Jennifer Lopez. Krass, als Schauspielerin, krass. Und auf Platz 1 Julia Roberts. Ja, wahnsinnig, wie lange Leute einfach schon oben sind, ne? Sandra Bullock, Julia Roberts, ich meine auch Jennifer Lopez, ne? Ist also vor 15 Jahren ganz oben gewesen und heute immer noch ganz klar oben, ne? Also im Endeffekt bis vielleicht auf Freddie Prinze Jr., ich weiß nicht, ob den jetzt wirklich Teenies von heutzutage noch kennen, aber sonst sind die ja alle noch dicke im Geschäft. Ja, absolut. Mhm. Also das ist schon eine Ansage. Also bei mir ist auch so, du kannst irgendeinen Film, wenn du sagst, Sandra Bullock spielt mit, meine Freundin wird ihn sehen und wird ihn wahrscheinlich auch gut finden. So. Also sie liebt die total. Sie sagt so, ja, die ist genau, wie sie mag und so. Es ist so eine Frauendarstellerin, so die, da können sich irgendwie alle Frauen mit identifizieren irgendwie. Also irgendwie das Mädel von nebenan, ne? Also sie ist eigentlich nicht so übertrieben hübsch. Ich finde nur halt, seit sie älter geworden ist, so dieses, ich muss jung bleiben, das sieht man ihr schon ein bisschen an. Ach echt, ja? Ich finde ja. Den Hollywood-Druck auf dem Gesicht. Nicht so schlimm wie bei anderen Schauspielerinnen, aber trotzdem leider, ich finde, ein bisschen sieht man ihr das an. Das hat sie eigentlich gar nicht nötig, finde ich, aber gut. Wie bei René Zellweger vielleicht? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann wäre es vielleicht mal Zeit, einen Blick auf die Top 10 Kinofilme des Jahres zu werfen. Und ich glaube, da hat der Andreas uns was vorbereitet. Ja, was heißt vorbereitet? Ich habe die Top 10, ne? Habe mir kein Buch gekauft zu den Top 10, aber habe trotzdem eine gefunden. Und habt ihr irgendwie irgendeinen kleinen Überblick oder sowas? Oder wisst ihr ungefähr sowas, was in den. Es ist krass, dass in den ganzen Charts so viele Filme drin sind, die man irgendwie kennt, also die man gesehen hat. Das ist schon heftig so. Und in der Top 10 sind natürlich auch viele dabei, die wir kennen, aber es sind auch vielleicht auch ein, zwei dabei, die man vielleicht gesagt hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also können wir anfangen mit auf Platz 10, mit ich glaube, das sind deutsche Zahlen, mit knapp 3 Millionen Besuchern, oder 2,7 ist ja schon sehr eingeteilt hier, mit 2,7 Millionen Besuchern ist Erin Brockovich mit Julia Roberts. Ja. Bis heute nicht gesehen. Ganz krass, ne? Aber das ist auch so ein Film, der interessiert mich so gar nicht. Gar nicht. Dieser basierend auf einer wahren Begebenheit und so. Hat sie nicht dafür einen Oscar gewonnen? Hat sie den gewonnen? Also zumindest war sie nominiert. Nominiert, glaube ich, ja. Im nächsten Jahr dann. Ich kann mich irgendwie nur an eine Szene erinnern. Also es ist natürlich eine traurige Story, ich habe ihn gesehen. Aber irgendwie will sie mal irgendwas erhaschen oder so, irgendwie ein paar Daten haben. Und dann sagt sie so, ja, wozu habe ich Titten? So, das ist das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist. Stimmt, aus dem Trailer. Aus dem Trailer wahrscheinlich, war. Ja. Fallen wir jetzt bei den iTunes-Charts unter Explicit Lyrics? Weil ich Titten gesagt habe? Ja, zweimal darfst du es noch sagen. Okay. Nee, also naja, so mäh war. Also ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage Platz 10. Nee, also da glaube ich, kräht echt heute kaum noch jemand nach. Auf Platz 9 mit 100.000 Zuschauern mehr ist Toy Story 2. Ah, super. Ja, war, habe ich natürlich auch gesehen, aber war nicht 2 der schwächste von den dreien? Ja, ich glaube, in der Tat ist es wirklich so. Aber trotzdem, das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Also das ist jetzt nicht so wie bei der Dark Knight Trilogie, wo man sagt, der dritte ist der schlechteste und der ist halt schlecht. Wow, du willst, Sven, du willst gerade nicht dieses Fass aufmachen. Glaub mir, das willst du bitte nicht. Also wenn du noch eine dritte Folge aufmachen willst, hältst du jetzt dein Maul. Sondern einfach mal, das war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Nicht ganz so gut wie der erste, aber nur kurz, knapp dahinter. Und der dritte war halt auch einfach mal wahnsinnig gut. Also einer der emotionalsten Filme, die ich jemals im Kino gesehen habe. Deshalb, also ich finde super Humor. Die Figuren sind halt großartig. Die Gestaltung, die Effekte, die Animation. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, der auch heute noch einfach mal zeitlos ist. Ja, alleine Toy Story hat ja das, also wenn man es so nennt, das Zeichentrickgenre total verändert. War das nicht der erste große Animationsfilm? Ja, genau, der erste damals. Ja, und das Ding war so erfolgreich, dass es ja, dass seitdem Disney gar nicht mehr zeichnet. Ne? Disney hat ja die gezeichneten Kinotrickfilme komplett eingestampft, das alles nur noch animiert. Und da war Toy Story definitiv der Beginn von. Also es gab schon noch ein paar Jahre lang die animierten Filme, ja, aber einfach mal, man hat gesehen, dass es mehr einspielt, die computeranimierten. Was ich allerdings jetzt nicht darauf schieben würde, dass die wirklich besser sind. Die Geschichten waren halt irgendwie, wirkten ein bisschen erwachsener dadurch, dass es nicht gezeichnet war und vielleicht deshalb, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es sehr schade, ich mochte die gezeichneten Disney-Filme ja auch immer. Ich auch. Aber ich glaube, dass Kinder heutzutage, die wachsen einfach mit dem animierten Zeugs auf und für die ist das cool. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, das kann ich jetzt aber nicht mehr unterstützen, so wie in weiblichen, ja, Ghostbusters-Film, weißt du? Oh. das ist schon cool. Auch gerade Wall-E war für mich wahnsinnig emotional. Ne? Da ist ein Roboter, der eigentlich zwei Worte sagen kann, glaube ich, und trotzdem sitzt... Ja, Eva, und du sitzt im Kino und hast Tränen in den Augen. Also das können sie schon gut. Ja, ne? Die Pixar-Filme wirklich großartig immer. Absolut. Ja. Naja, schön. So. Ende gut, alles gut. Ja, also Toy Story hat mich nie so richtig gehatcht, deswegen, aber freue mich, dass er euch gefällt. Ist ja auch auf Platz 9, gibt's anscheinend auch genug Leute, denen er gefällt. Danke, dass du dich für uns freust. Danke. Ja, freut mich. So, Platz 8, dann schon mit 500.000 Zuschauern mehr, Viewern. 500.000, dann sind wir bei wie viel, Chris? 1 Milliarde. Nee, bei 3,2 Millionen. Mir wurde übrigens gesagt als Feedback, dass wenn ich lache, könnte man meine Frau lacht. Also, ich denke immer an so ein Rebhuhn. Entschuldigung, Manu, ja. Das ist echt schlimm. Ja, Platz 8, eine Serie, die wir auch total geliebt haben, worüber wir auch letztes Mal gesprochen ausführlich haben. Ausführlich. Pokémon. Ja, aber weil wir das beim letzten Mal ja wirklich mehr als ausführlich besprochen haben, da sollten wir jetzt auch gar nicht mehr groß drauf eingehen, finde ich. Also wirklich, genau. Was gibt es für Pokémon noch zu sagen, was wir nicht schon längst gesagt haben? Da verweisen wir einfach zur Podcast-Folge 1, Haltestelle 1, Zeichentrickserien. Da ist, ich glaube, wir haben von den 4 Stunden, die wir aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, 6 über Pokémon gesprochen. Ja. Na, mindestens. Ja. Ne? Ja. So, Platz 7, ein unterhaltsamer Film, ja. Meine Braut, ihr Vater und mit Ben Stiller? Ich. Mit Ben Stiller. Und der wird gesprochen von? Oliver Rohr. Ja, da ist er wieder. Ich bringe den in jeden Podcast von uns, bis er mal bei uns zu Gast ist. Sag mal, sponsort er dich? Kriegst du Geld von ihm oder so? Ich habe mir sein Gesicht tätowieren lassen. Sehr An welche gut. Stelle verrate ich nicht. Es gibt ja Menschen, die lassen sich ihre Initialien tätowieren. Ha, Idioten. Verrückt. Ja. Ja, nee, aber dass du da sagst, Ben Stiller, mit Ben Stiller, da würde mir als erstes ein anderer Schauspieler einfallen, ne? Auf dessen Ach, du Namen meinst, ich gerade nicht komme. Du meinst Owen Wilson? Ja, genau. Der spielt da auch mit. Großartig. Hast du vollkommen recht. Den sollte man nicht wieder vorlassen, die Nase. Ja. Soll ich euch mal was Lustiges erzählen? Also ich fand's lustig. Ich habe mal so eine Serie gemacht, ja. Hand aufs Herz hieß die. Und da hatte ich vor Drehbeginn schon relativ lange Haare. Und dann hat man mir gesagt, okay, vor Drehbeginn, hier sind die beiden Maskenbildnerinnen, die gehen jetzt mit dir zum Friseur. Wir müssen einfach nur ein bisschen so die Stufen reinschneiden, damit es alles ein bisschen frischer und cooler aussieht. Und dann hat der Producer, menschlich, genau, und dann hat der Producer den Maskenbildnerinnen ein Foto von Owen Wilson gegeben. Und ich saß auf dem Friseurstuhl und die sagten dann, okay, so sollen die Haare werden. Ich guck die an und sag, ist nicht euer Ernst. Mir wurde gesagt, hier wird so ein bisschen Stufen eingeschnitten. Nein, genau wie Owen Wilson. Und ich dachte, okay, super, dann werde ich jetzt einfach mal krass blond und krieg. Also den Schnitt, da haben sie sich durchgesetzt. Es wurde dann die weltweit bekannte Ben-Frisur, die Gott sei Dank sehr gut ankam. Aber als ich dann ein Foto von mit dem Ben-Shuffle. Genau, als ich dann die Owen Wilson-Frisur gesehen habe, also das Foto von Owen Wilson, dachte ich auch, ich kann doch nicht drehen ab nächste Woche. Ich breche mir gerade ein Bein. So, krass. Ja, gut, Ende gut, alles gut. Da gab's doch noch Großartiges. Ich finde, das ist was wir nicht so schnell abtun. Also unvergessen natürlich Robert De Niro mit dem Ich beobachte dich Zeichen. Ja, Robert De Niro ist auch natürlich einer der ganz, ganz großen. Auch wie lange ist er schon erfolgreich? 100 Jahre mindestens. Ja, mindestens, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und auch der Name von Ben Stiller? Gaylord Fokker. Das ist eine der lustigsten Stellen, muss ich sagen. Ja. Ziemlich groß. Ich finde den ersten Teil auch wirklich noch gut. Absolut. Die Teile danach im Gegensatz dann schon nicht mehr so, muss ich sagen. Die fielen dann doch stark ab im Gegensatz zum ersten. War der zweite das, wo dann die Eltern auch da waren von dem Gaylord? Ja, genau. Meet the Fockers. Den fand ich aber noch okay, muss ich sagen. Ja, also im Vergleich dann zum dritten wiederum, war das dann noch okay. Ja, das stimmt. Ich habe nur manchmal bei dem Film das Problem, dass dem so viel Schlechtes passiert die ganze Zeit, dass ich das gar nicht mehr witzig finde. Nee. Also es ist dann irgendwann so am Anfang so, unangenehme Situation, ja, da lache ich noch so. Und dann wird's aber so krass, dass wo es gar keinen Ausweg mehr, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr witzig finde. So, dass er, also es wäre dann irgendwie eine unangenehme Situation. Also ich finde es dann irgendwie nicht mehr witzig irgendwann. Ja. Aber generell ist der Film schon lustig. Was ich aber richtig übel fand, welche Stelle, wo sie Wasservolleyball spielen. Und die Braut einfach mal diesen Volleyball so übertrieben ins Gesicht geballert bekommt. Das fand ich schon. Und eine Erinnerung an meine Braut, ihr Vater und ich, als ich den damals im Kino gesehen habe, habe ich neben einer Frau gesessen, die bei dieser bekannten Szene, wo der Vater sagt, hier habe ich eine Kamera da versteckt und da und da, und dann steht er vor der Urne von dem Vater von ihm, ist da auch hier die Asche von deinem, ist da auch so eine Kamera drin, und macht hier seine komischen Massen, und dann sagt er, nein, das ist die Asche von meinem Vater, und da hat die neben mir bestimmt 10 Minuten danach darüber gelacht, aber so richtig hysterisch laut, so wie Chris es halt sonst immer macht, und das ist für mich, deshalb immer, wenn die Szene kommt, weil ab da einfach, ich weiß nicht, was die nächsten 10 Minuten passiert, weil diese Frau fast explodiert es neben mir. Von dem Film gab es übrigens einen ganz guten Verarschungsmovie, Date-Movie. Oh. Auch ein sehr guter. Feier. Ja, na gut, dann machen wir weiter. Ne? Platz 6, wo wir gerade bei Verarschungsfilmen waren, Scary-Movie. Riesenfilm. Wirklich, finde ich, also ich habe den im Kino gesehen, ich habe mich bepullert vor Lachen. Ich finde den so unfassbar lustig. Es gibt so viele Stellen drin, unendlich, die ich heute noch lustig finde. Unendlich. Meine Lieblingsstelle ist definitiv der, wo sich der Scream-Typ verstecken will. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ja, am Anfang direkt. Ich weiß nicht, es ist glaube ich nicht am Anfang, sondern er ruft die an und sagt, ich bring dich um. Und sie dann, stimmt, da kommt er zu ihr schon. Ich sehe dich. Nein, tust du nicht. Doch, du stehst hinterm Vorhang. Ich kann deine Hand sehen. Dreh dich um. Und dann krabbelt er unter den Teppich. Es ist so lustig. Also den Teppich, eine riesengroße Beule. Und dann, jetzt bist du unterm Teppich. Dreh dich nochmal um. Ich finde das so unfassbar lustig, diesen Film. Das ist ganz groß. Das ist komisch, ne? Weil es ist eigentlich ein ganz niveauloser, in Anführungsstrichen, halt so ein Verarschungsmovie. Aber trotzdem ist der irgendwie einem ganz, ganz tief ins Herz gegangen und hatte halt so viele lustige Szenen und etliche, meiner Meinung nach auch den besten Charakter, den es jemals in einem Film gab, und das ist Ray, der nicht schwule Ray, den ja, genau, einfach direkt ja, genau. Die erste Szene halt mit dem T-Shirt, man sieht es schwul aus und er so total muskulöser Typ und nein, und dann bindet er sich dieses Hemd halt um und sieht übertrieben schwul aus und jetzt? Nein, ach cool. Ja, gut. Ja, oder er hat Sex mit seiner Freundin und sagt zu seiner Freundin, okay, jetzt nimmst du mich von hinten. Oh, Brandon, Brandon, sagt er. Ja. Ja. Das ist super und, gut, ja. Und natürlich auch Special Officer Doofy. Doofy ist super. Ja, riech mal am Finger. Ja, genau. So riechst du, wenn ein Mann geworden wird. Riech mal an meinem. Was ist das? Meine Kacke. Super gut. Wie super. Die gute Alte. Und natürlich, wer mir das ist, das ist, muss ich sagen, das, was du gerade angesetzt hast, das ist meine absolute Lieblingsszene, ne? Wo sie sagen, ja, jetzt kommt Sydney hieß sie, glaube ich, oder Sid, ja. Jetzt kommt sie rein und die, ja. Die ganzen Officers sagen so, ah ja, ihre Mutter, die gute Alte. Und dann sagt jeder, nicht nur jeder, und sagt, ja, die gute Fräulein. Alte, wer kennt sie nicht? Und so, ja, ja. Und das ist mein Lieblingsspiel. Aber Miss Man fand ich halt auch noch großartig. Ja, wo der Hoden rauskommt. Ja, wo der Hoden rauskommt. Auch sie kommt ins Zimmer und sie sagt, setz dich doch, zieh dein BH aus, wenn dir warm ist. Genau, super gut. Ey, und das war der erste Film, der für mich, an den ich mich erinnern kann, der eine After-Credit-Szene hatte. Also am Ende des Films, nachdem der Abspann gelaufen ist, kommt noch eine Szene, da sitzt Doofy mit einem Staubsauger auf seinem Bett. Schau mich nicht so an, wir dürfen das nicht mehr. Na gut, noch ein letztes Mal. So gut, mit dem Staubsauger, ist großartig. Ja, also das fand ich echt, also ganz, ganz viele einfach Zitate, die man aus dem Film noch hat und die man sich einfach nur in den Kopf wirft und dann muss man schon lachen wieder, also ja. Simpel, ja, man aber... Man kannte aber auch irgendwie die ganzen References in dem Film so zu den, es war ja jetzt nicht, also es war jetzt nicht nur Scream, der da auf die Schippe genommen wurde, sondern auch dieses, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das war ja dieses ganze Urban Legends Zeug und so, da gab es ja ganz viele damals von diesem Film. Ja, total. Entschuldige, Anni, aber ich muss gerade dran denken, wo sie am Anfang den Angler überfahren, den Fischer. Und dann läuft sie zurück und findet den Schuh vor. Oh mein Gott, wir haben einen Schuh überfahren. Ja. Und der Überfahrende, der noch aufsteht und schreit, nein, mir geht's gut, alles gut. Und dann, er ist tot. Nein, ich stehe hier, es ist alles in Ordnung. Super. Und ehrlich, schön. Ja, ich glaube, für Leute, die den Film nicht kennen, denken sich jetzt auch, Alter, sind die drei bekloppt. Ein letztes Zitat daraus noch. Ich gehe auf keinen Fall in den Knast. Das fand ich auch super. Ja, Andi, bitte. Freut mich, dass ihr den so schön findet. Ja, auf Platz 5 war dann ein Film, zu dem ich gar nichts sagen kann. Mal sehen, wie es euch da geht. Dinosaurier. Ja, Dinosaurier. Habe ich gestern geguckt. Vorbereitung. Ist ja, wenn ich mich nicht irre, der erste richtige Animationsfilm von Disney alleine, also ohne Pixar. Und war halt gepaart auch mit reellen Aufnahmen. Also die Landschaftsaufnahmen wurden gefilmt und dann wurden die per Computer damit rein digitalisiert, die Affen und Dinosaurier. Und ansonsten eine Geschichte 0815, Zusammenhalt der Familie wird halt wieder hervorgehoben. Die Charaktere sind, weiß ich, also fand ich jetzt nicht besonders sympathisch, toll oder sowas. Also eigentlich gesehen, vergessen. Und so, das war auch das, was ich erwartet hatte von dem Film vorher. Und deshalb habe ich ihn auch halt 15 Jahre nicht geguckt. Ja. Warte mal ganz kurz, Leute. Ich sehe gerade, ich nehme nicht auf. Oh, echt? Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man Witze zweimal macht, sind sie okay und beim dritten Mal sind sie lustig. Dann wird's ein Running Gag. Finde ich super. Ja, also ich nehme gerade nicht auf. Dann mach ich nachher nochmal, dann haben wir die drei und dann wird's ein übertriebener Gag. Könnt ihr jetzt sagen, nee, Chris, ist nicht dein Ernst? Nee, Chris, oder ist nicht dein Ernst. Nee, oh. War nur Spaß. Ach, dieser Chris, typischer Chris. Ja. Wow, echt? Lachst du auch mal behindert, du Arsch? Auch ein Scary-Movie-Zitat übrigens. Ja, siehst du. Next. Ja, next. Platz 4, wer hätte das gedacht? Der gute Gladiator. Ja, ne, da war ich glaube ich noch zu jung zu, um den damals gut zu finden. Also klar, ich habe schon mitgekriegt, was für ein Ausmaß der hat und sah schon alles in Ordnung aus, aber mit 15 war der mir wahrscheinlich zu ruhig irgendwie so, weißt du? Ja, aber der war schon sehr dramatisch, ne? Also es war ja wirklich ein Epos halt wieder, so wie diese klassische Sandalenfilme, die es immer gab. Und halt heutzutage halt noch groß in Erinnerung wegen der vielen, vielen Filmfehler. Das wird ja immer wieder halt hervorgehoben, irgendwie Gladiator dabei. Und für mich natürlich unvergessen durch Ralf Möller. Ja. Showstealer. Ja. Absolut, der Hollywood-Star in Deutschland, umgekehrt. Ja, Sven, und da würde ich dich gerne mal fragen, wie hast du den denn geschaut? Den habe ich im Titania-Palast geguckt, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar mit meinem Diese Folge Freund wird gesponsert Andreas. Von Titania-Palast. Ein wunderschönes Kino, in das ich immer wieder gerne gehe. Und nein, es ist halt hier direkt bei mir. Aber mit dir habe ich den geguckt, Andi. Fanden wir auch beide gut, oder? Ja. Fanden wir beide gut. Ich habe mich nur im Kino schon darüber aufgeregt, dass der Kaiser, als er tot auf dem Bett liegt, übertrieben atmet. Und dass es dafür dann noch eine Oscar-Nominierung im Jahr darauf gab, fand ich dann wirklich so ein bisschen Na, Russell Crowe hat ja den Oscar gewonnen sogar. Ja, aber für Regie gab's eine Oscar-Nominierung. Und ich glaube, den hat er aber dann auch nicht gewonnen. Wobei Joaquin Phoenix aber auch gut, ne, in dem Film. Also du meinst der Bruder von River Phoenix, Andi? Kennt ihr nicht? Ja. Na klar. Ganz groß, einer der besten Schauspieler. Aber das ist ja auch so eine Clique, ne? DiCaprio und die Phoenix-Brüder. Ja. Hängt ja irgendwie dann doch immer zusammen. Super Typ. Guter Freund von mir, wenn man das mal so sagen darf. Ja, wir schnacken öfters mal über PlayStation Online und spielen dann gegeneinander FIFA 98. Und weil Chris gerade so gut mit dem Satz ist, einer der besten Schauspieler, kommt jetzt Platz 3, den kann er da direkt wiederbringen, American Beauty. Ja, Kevin Spacey. Ey, Kevin Spacey ist aus meiner Sicht einer der besten Schauspieler. Ne, echt? Und das ist ein Prädikat, das du äußerst selten vergibst. Ja, absolut. Also kann mir nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zu jemandem gesagt habe, außer zu mir selbst. Nein, aber Kevin Spacey ist natürlich, wissen wir ja, 7 schon grandios gewesen, in dem Film grandios. House of Cards, eine meiner Lieblingsserien. Also ich finde den super, den Typen. Muss man so stehen lassen, also da hast du absolut recht. Und American Beauty an sich? Fand ich auch super. Fand ich wirklich einen guten Film, fand ich sogar damals schon richtig gut. Mir hat er sehr gefallen. Ich habe da als so ein bisschen blöde Verbindung zu. Ich hatte damals mir den mit einem Date angeguckt und das war mein erstes Date mit dem Mädel. Und da muss ich kurz ausholen. Ich hatte das Mädel in einem Club kennengelernt und wir hatten die ganzen Abend schon Blickkontakt und irgendwann kam ein Typ an, der sie von hinten so angetanzt hatte. Und das hat dem kleinen Sven damals nicht gepasst. Und dann bin ich zu ihm hin und habe ihn am Kragen genommen und habe gesagt, ey du, die ist mit mir hier. Und dann guckte ich ihm aber... Nein, das hast du nicht gesagt. Habe ich gesagt. Und dann guckte ich ihm aber auf die Brust, als ich vor ihm stand. Und dann guckte ich hoch. Dann war der gute Mann über 2 Meter. Und guckte mich nur an und ich dachte, ach so, jetzt ist der Moment gekommen, wo du stirbst, Sven. Und er lachte dann nur und sagte, ach so, okay, alles klar, mach mal, viel Spaß. Und ist da gegangen. Das war, jedenfalls haben wir dann noch die Nummer natürlich halt ausgetauscht im Laufe des Abends. Und ich konnte mich aber am nächsten Tag, obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe, die Bedingungen im Club sind ja doch immer schwierig, schlechtes Licht und so. Wir haben uns verabredet, ich wusste aber nicht mehr hundertprozentig, wie sie aussieht. Ich wusste noch die Haarfarbe. Und so grob das Gesicht halt ist, wie das halt so bei mir immer ist mit Gesichtern. Und dann stand ich also am Bahnhof, habe auf sie gewartet, wo wir verabredet waren. Und dann stand da dieses Mädchen. Und dann bin ich auf das Mädchen zugegangen. Ich dachte, ja, perfekt, da ist sie ja. Geh zu ihr, sag, hey, na? Und sie guckte mich da an. Und dem Moment wusste ich, das ist sie wohl doch nicht. Äußerst unangenehmer Moment. Aber ich bin an dem Tag also dann auch mit der Telefonnummer von ihr nach Hause gegangen und hatte dann noch ein wunderschönes Date mit dem anderen Mädel. Also es war ein sehr netter Abend, Tag. Das ist aus irgendeinem Film. Aus American Beauty? Und danach hat sie sich aufs Bett gelegt und ich habe Rosenblätter auf sie geworfen. Ja, solange es nur Rosenblätter waren. Ja, aber irgendwo mussten sie ja befestigt werden, irgendwo mit. Wo wir wieder bei dem Thema Kinderserien und Kum-Kum sind. Ach, ja. Also ich fand halt diese Mina Suvari oder sowas heißt die, kann es sein? Suvari. Ist doch, genau. Hat die nicht bei American Pie mitgespielt auch, die, ne? Hat dann auch bei, genau, und ich fand die irgendwie nie sexy, also überhaupt nicht. Das fand ich halt immer ein bisschen, deshalb bei American Beauty so ein bisschen, Und ich fand diesen Tütentyp einfach total gruselig. mit seiner Tüte, die sich im Luft... Jetzt mal ehrlich, das ist doch also unglaublicher Psycho. Ja. Okay. Aber definitiv einer der besten Schauspieler. Das ist sowieso, ja. Dann, so habt ihr genug gelobt, Pudelt. Jetzt machen wir jetzt mit Platz 2 weiter. Mit, jetzt sind wir schon bei 4,4 Millionen Zuschauern, ne? Mission Impossible 2. Ah, fand ich ganz groß. Da muss ich ja sagen, dass ich jetzt ist es ein bisschen fragwürdig, dieser Mensch, aber ich stand ja sehr auf Tom Cruise, ich auch. Ne? Ich total. Fand, ey, total, also geiler Typ. Also ich habe auch immer gedacht, Mensch, boah, wenn du irgendwann mal in etwa so aussehen könntest wie der, super, also sehr attraktiv. Fand die Haare cool. Das war der einzige Mission Impossible Film, wo er lange Haare hatte. Übertrieben geil die Haare in dem Film, ne? Das ist wirklich hängen geblieben. Wirklich hängen geblieben. Cool. Also ich finde sowieso Männer mit langen Haaren fand ich schon immer irgendwie cooler als mit kurzen Haaren. Und Tom Cruise war da, ey, Wahnsinn. Ich weiß sogar noch, dass ich damals zum Friseur gegangen bin und gesagt habe, hier, das ist ein Foto von dem, möchte, dass die Frisur so ist. Und danach hatte ich einen Pottschnitt, ne? Wie die Haare sitzen am Anfang, wo er da am Berg hängt und dann so. Ja, oder wo in diesem spanischen, auf dieser spanischen Party, wo er in der Zeitlupe an der Kamera vorbeigeht und die Haare im Wind so und so. Also da sollten wir vielleicht einen YouTube-Kanal drüber machen, wie man die Haare so hinkriegt oder so. Chrissy's Beauty Place oder so, keine Ahnung. Nee, aber fand den Film super geil damals. Aber hast du den jetzt nochmal gesehen inzwischen? Ja, bestimmt, der lief ja dann ab und zu mal im Fernsehen. Aber ich bin sowieso ein Fan von der Mission Impossible-Reihe. Wobei er schlecht gealtert ist, der Film, muss ich sagen. Also er ist nicht mehr so cool, wie ich ihn damals empfunden habe. Ich finde den, damals im Kino fand ich den auch sehr gut. Als ich ihn dann jetzt, ich glaube, als Mission Impossible 4 ins Kino kam, habe ich mir die ersten drei Teile halt nochmal hintereinander angeguckt. Und ich fand den zweiten grauenvoll. Also wirklich furchtbar, dass man, diese unsägliche Slow-Mo, ich weiß nicht, John Woo, das ist aber sein Kunst, sein Stilmittel. Das war ganz toll. Was mich einfach in diesem, ich glaube, ich habe sogar Mission Impossible 2 vor Mission Impossible 1 geguckt. So war es nämlich. Ja, zwei und komplett verschiedene Filme. Ja, absolut. Aber was mich damals halt so krass gekriegt hat, weil ich den ersten ja nicht kannte, das mit den Masken, die sie auf hatten und wie sie sich die abgezogen haben und dann auf einmal und dem mit dem Stimmenveränderer da und so, fand den super. Aber ich bis heute, ja, auch wenn Tom Cruise wahrscheinlich ein ordentliches Ei am Wandern hat, zieht der mich immer noch ins Kino, ne? Find den irgendwie gut, den Typen. Hat bei mir stark nachgelassen. Also so ab diesem Minority Report ging es bei mir mit Tom Cruise ganz schon bergab. So Minority Report ist okay, ganz cool, so fand ich, weil ich am Ende so eine Auflösung immer mag bei Filmen. Aber also so, dem war es dann so, dass ich sage, Tom Cruise, nee, war jetzt nicht mehr so. Also alles, was in den 80ern, 90ern von ihm war, finde ich alles Hammer im Prinzip, ja. Aber ey, und das ist auch ein riesen Schauspieler mehr. Ich verwechsel den immer, also ich merke wirklich gerade, wie bescheuert ich eigentlich klinge. Und das Schlimme ist, das habe ich nicht mal aus Spaß gerade gesagt, sondern naja, egal. Mensch, wie heißt der so ein Film, ich komme immer nicht auf den Namen, da hat er auch lange Haare, die hat er so zu so einem Halbzopf nach hinten gebunden, steht auf der Bühne und predigt von der Penis. Vom Penis. Wie heißt der Film? Magnolia aus Stahl? Nee, ist was anderes, ne? Ach, vom Citizen Dildo, du meinst Vanilla Sky. Nee. Nein. Jedenfalls hat er dann ganz lang, Mann, wie heißt denn dieser Film? Ich google den so gleich. So zurückgebunden die Haare und alles. Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ja, und er sagt auf Englisch, sagt er, worship the pussy, worship the cunt. Und du denkst dir, ey, da hält der einen Monolog über 5 Minuten und das macht der so gut. Also der hat's drauf, der Typ, keine Frage. Ja, außer wenn er bei Oprah Winfrey auf der Couch rumhüpft. Ja, und da hat man halt wirklich gemerkt, dass der Typ ein bisschen gelitten hat irgendwie. Ne? Und auch diese üblen Videos halt, diese Scientology-internen Videos, die dann veröffentlicht wurden. Er hätte einer der besten Schauspieler Hollywood sein können, so, aber er hat sich dann für Gott entschieden. Genau, ja. Naja. War in Mission Impossible 2 auch dieses mit den Tauben immer? Ja, genau. Ja, das ist übrigens witzig, also das hatte ich ja dann so in Erinnerung, aber ich habe neulich Harte Ziele, die Cut-Version gesehen, die 60 Minuten geht. Ja. Und bei Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme ist es auch so, dass er irgendwo mal langläuft und da fliegen dann auch einfach so random Tauben durch die Gegend, so. Ja, ne? Ja. Gut, ja. Bitte. Nächste Szene. Der Film heißt übrigens wirklich Magnolia. Also nicht Magnolia aus Stahl, sondern Magnolia. Ja. Sehr schön. Ey, das geht mir übrigens, wo wir jetzt bei Tom Cruise sind, Eyes Wide Shut kommt ja ungefähr so zweimal im Jahr, ne? Ist einer der, ich bin immer wieder fasziniert von diesem Film. Dieses Klavier da. Und das erzeugt so eine unfassbare Stimmung in mir drin, dass Eyes Wide Shut, auch wenn ich nie verstanden habe, warum ich den gucke, und da spielt übrigens Sky Dumont mit, ne? Ja. Irgendwie fesselt mich dieser Film immer total. Keine Ahnung, ob es an den ganzen nackten Frauen liegt oder so, aber boah, ich finde richtig gut. Habt ihr den gesehen? Wahrscheinlich, oder? Ich bin jetzt eher fasziniert von dir, dass du dabei wach bleiben kannst. Also ich finde den nämlich ganz, ganz furchtbar. Ich finde das, ja, ich finde den unglaublich furchtbar. Ich bin ja eh nicht so der übertriebene Kubrick-Fan, aber der ist nun wirklich, Also ja, keine Ahnung. Ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ja, muss ich auch sagen. Und ich, ja, weil es da Titten gab. Ihr seid einfach echt leicht auszurechnen. Nee. Ich glaube schon. Nee. Jetzt haben wir dreimal Titten gesagt. Ich habe jetzt das vierte Mal Titten gesagt. Fünfmal, jetzt mehr dürfen wir nicht. Ja, also, wenn man fünfmal Titten in den Spiegel sagt, dann kommt welche raus. Du hast gerade eben auf Englisch ein paar Dinge abgelassen, da sind wir direkt weg, ne? Als ja, aber das, Entschuldigung. Das waren ja Zitate. Ja, eben. So. Zitate. Nee, ich fand bei Eyes Wide Shut gut, dass irgendwie in jeder Einstellung ist ein kleiner Tannenbaum zu sehen irgendwo, also weil da ja Weihnachten ja. ist. Ja, stimmt, absolut. Ja. Das ist ja wundervoll. Ja, ist Hammer. Das ist künstlerisch. Ja. Ich finde die Orgie so toll, wo sie alle mit Masken Sex haben und dann haben sie auch Oralverkehr, obwohl sie noch ihre Masken aufhaben, die keine Mundöffnung haben. Finde ich super. Läuft. Ja. So, meine Söhne. Jetzt geht es. Platz 1. Habt ihr einen Tipp? Platz 1? Na, ich weiß es, ja. Ach, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Ja, auf jeden Fall. Aber was ihr nicht wisst, ist, dass er ein Drittel mehr Zuschauer hatte. Wir sind jetzt schon von 4,4 Millionen auf 6,1 Millionen Zuschauern. Und es war American Pie wie ein heißer. Ja, zeitloser Klassiker. Absolut, da, ja, absolut. In den 80ern, 70ern hatte man diese Eis am Stiel Filme. Unsere Generation hatte halt American Pie. Nur, dass American Pie einfach mal doch ein bisschen mehr irgendwie dahinter hatte. Und unglaublich lustig. Die ganzen, ganzen liebenswerten Charaktere, die dabei sind. Also für mich wirklich, also ja, verdienter Platz 1. Ganz, ganz klar, ganz klar. Es war einfach damals unfassbar lustig. Wie ein heißer Apfelkuchen. So jedes Mal, glaube ich, wenn irgendwer Apfelkuchen sagt, hat man unterbewusst diese Szene im Kopf. Also das hat schon eine Menge ausgemacht und Menge verändert. Also ich fand den auch ganz, ganz großartig. Stiflers Mom und ja, Heimscheißer und stark alles. Fand ich auch. Also man konnte sich irgendwie dadurch, dass es dann auch so die Zeit war bei einem, wo man dann auch irgendwie so mit Mädels angebändelt hat und sowas. Und dann gab es ja diese Partygeschichten immer so, wenn die dann da hingegangen sind und dann immer so die eine Gruppe stand da und die andere da und dann treffen sich die Blicke und sowas. Und man konnte sich einfach krass reinversetzen in die Charaktere. Ja, total. Und dann war ich auch noch mit Sven befreundet in der Zeit, ne? Da hast du sowieso so einen dabei gehabt. Der so ein bisschen wie Jim ist. So eine Mischung aus Jim und dem Heimscheißer. Ja. So möchte ich später gesehen werden. Und dem Sherminator. Auch noch ein Drittel mit drin. Aber halt ein ganz großer Moment ist ja einfach, wo Jim und Nadja sich auf der Party sehen und ihre Blicke sich treffen und er zu ihr rüberläuft und in Zeitlupe auf sie zuläuft und dann stolpert einfach mal auf sie zulaufen und so ganz komisch halt in ihre Richtung stolpert und dann vor ihr steht und alle gucken ihn nur an und er fängt einfach an zu lachen. Und sagt nichts und geht dann einfach. Das ist einfach ganz übel. Ja, oder die Webcam-Nummer. Ja, natürlich. Unvergessen, ja. Ja. Ach, ja. Ach, gute alte Filme. Ich hatte damals, also in Amerika lief der ja 99 schon im Kino an und da war ich gerade auf Hawaii und habe da Urlaub gemacht und da wollte ich auch mit einem Mädel weggehen und das Mädel hat sich mit einer Freundin unterhalten und wir hatten überlegt, was könnten wir uns denn im Kino angucken und dann meinte die Freundin zu ihr, guckt euch doch American Pie an, den gucken wir momentan alle, der ist echt lustig und dann meinte dieses Mädel, das mit mir weggehen wollte, dann, ich glaube nicht, dass er den versteht. Und als ich den Film dann auf Deutsch gesehen habe, ein Jahr später, dachte ich, oh, das war aber nicht gerade ein Lob. Oh. Das ist ja. Echt ein dickes Kompliment. Das ist wirklich so. Oh. Naja. Ja. Nee, so werden wir im Prinzip werden wir durch die Top Ten. Aber ich habe nämlich mir die Top 100 auch nochmal in der Vorbereitung angeguckt und, ja. gibt's einen Film, über den ich gerne noch was sagen würde, der leider nicht in den Top 10 drin ist, ist aber ein deutscher Film. Oh Gott. Und zwar heißt der Schule. Sagt spontan einem irgendwer was, was das sein könnte? Ja. Schule. Ist es der mit, wo die so am See kiffen gehen oder ja, so? Ja, genau, Abi? Genau. Sehr ja. gut, ja. Der ist nicht schlecht, ey. Der ja. ist nicht schlecht. Der ist wirklich Stein damit. Genau, und Durchbruch von da, also was heißt Durchbruch? Durchbruch von Daniel Brühl war eigentlich gut bei Lenin, aber Daniel Brühl in seiner ersten Hauptrolle, der ja jetzt Hollywood Golden Globe nominiert und all sowas, also einer der besten Schauspieler ist. Ja, und da habe ich nämlich eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe tatsächlich, also wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, 2000 meine erste Freundin gehabt, ja. Vanessa. Ich habe sie extra wirklich, ich habe mit ihr heute noch Kontakt, so sporadisch. Ist und es denn auch die Hauptdarstellerin von Hand aufs Herz gewesen? Nein, da kannte ich Vanessa. Das ist eine andere Vanessa. Das ist eine andere Vanessa. Es soll angeblich zwei Vanessas auf der Welt geben, Sven. Entschuldigung, ich bin da. Ja. Ich habe sie wirklich gefragt, sag mal, darf ich eigentlich deinen echten Namen benutzen? Und dann meinte sie, Entschuldigung, wer bist du? Ich habe deine Telefonnummer nicht eingespeichert. Und als ich ihr dann nein, für sie war das okay. Also ganz liebe Grüße an Vanessa an dieser Stelle. War meine erste Freundin und das war mein erstes Date auch, glaube ich, eines der ersten Dates mit ihr. Und zwar kam sie aus Köln. Ich habe noch in Sachsen-Anhalt gewohnt. Auch lustige Geschichte. Wir haben uns damals über hausaufgaben.de in diesem Hausaufgaben-Chat kennengelernt. Da bist du ja so, heute noch gerne. Bin ich heute noch. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Dann bin ich irgendwann mal nach Köln gefahren. Also vorher hat man Fotos ausgetauscht und nicht per E-Mail, weil Internet war jetzt noch nicht so geil, sondern man hat tatsächlich noch per Post Fotos geschickt. Das hat dann ungefähr 3 Wochen gedauert, bis wir die Bilder voneinander hatten, weil die ja damals auch noch mit Pferdekutsche transportiert wurden und so. Ja, und dann bin ich nach Köln gefahren und da hatten wir unser erstes Date und sind in diesen Film gegangen. Ich weiß noch genau, Cinedome in Köln, letzte Reihe. Sie hatte so einen Leopardenrock an oder sowas, weißt du? So. Und der kleine Christopher, der ja noch... Animal Print. Ja, ja, Animal Print. Und der kleine Christopher, der ja noch nie irgendwelche sexuellen Erfahrungen oder sowas hatte. Ich war so nervös, dass da eine attraktive junge Frau neben mir saß, die einen Rock anhatte. Ne? Da kam ich gar nicht irgendwie drauf klar. Dann trat sie, weil sie natürlich auch so unfassbar nervös war, weil ich so unglaublich schön und attraktiv war, immer gegen den Vordersitz, also immer gegen die Rückseite des Vordersitzes, drehte sich der Typ um und schrie sie an und sagte, ja, kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit dagegen zu treten? Und ich dann, hey, sorry, mein Fehler, ich war das, kommt nicht mehr vor. Ja, Mann. Und da war ich dann irgendwie so der coolste. Dear Diary, Jackpot. Bam, Kitsching. Ja, und das ist so, deswegen, ich weiß nicht, ob ich den Film deswegen so cool fand, weil ich eigentlich den Film gar nicht gesehen habe, sondern nur auf den Rock geguckt habe. Oder ob ich den Film generell cool fand. Aber da gab es dann so einen Typen, der wurde von seiner Freundin Schnubbi genannt. Danach habe ich dann auch ein Kuscheltier von ihr geschenkt gekriegt, was dann Schnubbi hieß. Und das ist meine Erinnerung an den Film Schule, ne? Und ihr seid heute noch zusammen. Lustig, der hieß ja eigentlich anders, ne? Der Typ. Und dann hat aber der begriffte Freund von ihm auch immer Schnubbi genannt. Genau so ist es. So übrigens, was ihr wirklich mit dem ersten Podcast erreicht habt, danke Sven, meine ganze WhatsApp-Gruppe mit den Leuten, mit denen ich früher Basketball gespielt habe, ja, nennen mich jetzt nur noch Chrissy. Das ist ein Name, den ich mir ausgedacht habe. Da habe ich meine ganze Kreativität reingelegt, um diesen Namen hier auszudecken. Und dann wird er mir einfach geklaut, oder was? Das ist ja Frechheit. So, Chrissy, ne? Ja, und das war Schnubbi, so hat sie ihn genannt. Hat die ganze Schule ihn nur noch Schnubbi genannt. Und er fand es richtig zum Kotzen. Und aber ein super Film und eine sehr intensive Erinnerung für mich. 2000, wichtiges Jahr für den zum Mann werdenden Christopher. Oh. Sehr schön. Ja, gut, jetzt bin ich fertig. Das mit Mann werden? Da übe ich noch, aber über den Film zu erzählen, ja. Ja, schön. Ja, ich hatte mir auch noch einen rausgesucht aus der Top 100, beziehungsweise ich habe eigentlich auch zwei, aber den einen weiß ich sowieso, dass der einsteckt wie eine Bombe, deswegen sage ich erstmal den wahrscheinlich ein bisschen kontrovers ist, und zwar Unbreakable, Unzerbrechlich. Ja. Das war sozusagen... Von dem Style her, also kennt ihr den beide? Ja, Bruce Willis, ne? Nee? Ach doch, ja, natürlich auch Bruce Willis, ja, aber genau von dem gleichen Typen, der auch Dings gemacht hat. Wie hieß der, Sixth Sense. Ja, ich wollte nichts anderes spoilern, deswegen, ja, Sixth Sense, genau. Also ein Jahr später und dann mit Samuel L. Jackson, finde ich einen richtig guten Film, muss ich sagen. Finde ich auch. Ich mag es halt am Ende, wenn dann irgendwie dann das so im Prinzip wie bei Sixth Sense so ein super Ende ist, wo dann man so denkt, oh krass, das hat mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Von diesem Shyamalan oder wie der heißt. Shyamalan, ja. Ja, bei Sixth Sense muss ich immer dran denken. Ich habe ja halt, wie gesagt, in der Videothek gearbeitet dann zu der Zeit, als der im Kino lief. Und das war Donnerstag, der erste Tag, wo dieser Film im Kino kam. Und dann kam eine Stammkundin, die jeden Tag in die Videothek gekommen ist, kam rein und sah, aber erst ganz spät abends, sie kam sonst immer halt so zwischen 18 und 20 Uhr. Und da war kurz vor Schluss, kam sie dann erst rein, meinte, oh, ey, ich bin heute so spät, weil ich habe Sixth Sense gesehen. Ne? Ey, wer hätte denn gedacht, dass der am Ende ein Geist ist? Und ich dachte, dein Ernst? Erster Tag, wo so dieser Scheißfilm im Kino lief. Also, ja. Ich finde den Film auch ganz großartig, nur ich fühle mich um dieses Erlebnis betrogen, ja, dann so das halt vors Gesicht geknallt zu bekommen. Aber genau, sowas ähnliches ist mir passiert mit Hide and Seek, mit Robert De Niro. Ich stehe in der Kinoschlange, will mir wirklich diese fucking Kinokarte kaufen. Vor mir stehen zwei Leute, was ich ja sowieso hasse, wenn Leute in der Kinoschlange vor mir stehen und dann über aktuelle Filme reden. Und dann, als ich weiß nicht, jetzt sind wir beim Spoilern, dann Spoiler, oder darf ich nicht spoilern? Ach, das ist ja schon ewig her. Okay, dann spoiler ich den, da geht's ja darum, ja, dass das Kind immer von jemandem besucht wird und so, und der Vater rausfinden will, wer da immer zu dem Kind kommt, und letztendlich ist es er, weil er irgendwie schizophren ist. Und genau dieses Ende erzählen sie mir vor der Kinokasse. Ich guck die an und sag vielen Dank, ihr Idioten, und drehe mich um und gehe und habe den Film bis heute nicht gesehen, weil ich einfach das Ende kenne. Und das ist halt ein Film. Das ist wie Sixth Sense. Wenn du das Ende kennst, brauchst du den Film nicht mehr sehen, finde ich. Ja. Also ich habe bei Sixth Sense, war es bei mir klassisch so, ich saß im Kino und ich hatte genau dieses, oh mein Gott, er ist ein Geist, also und Gänsehaut und alles drum und dran. Ich habe es genauso erlebt, wie sich wahrscheinlich der Typ sich das erhofft hat, und ich wusste gar nichts und habe es genauso erlebt. Es war grandios für mich. Aber von Unbreakable, da hat sich bei uns ja der Spitzname durchgesetzt, Andreas, ne? Mr. Glass. Ja, stimmt. Da heißt ja bei uns Arjen Robben, wird ja freundlich so beschrieben. Weil er ja auch immer bei jeder Kleinigkeit gleich zerfällt. Obwohl stimmt, er jetzt einen ganz guten Lauf ein Jahr lang hatte. Das stimmt auch. Ja. Wobei, jetzt ist er ja wieder kaputt. Ja, jetzt ist das wieder. Jetzt geht's wieder los. Unsere nächste Kategorie ist dann TV. Und auch da würde ich jetzt erstmal mit uns nochmal auf die Bravo-Gewinner vom Otto gucken. Und zwar TV-Star wurde in diesem Jahr auf Platz 3, fangen wir doch mal bei den Frauen diesmal an, Gillian Anderson von Akte X. Dann auf Platz 2, Janette Biedermann. Auf der 1, Sarah Michelle Gellar. Hat jemand Buffy geguckt? Mm. Eher nicht? Eher, also, nee. Chris? Nee, keine einzige Folge. Keine einzige Folge. Gut. Dann bei den Männern hat Tim Sander es auf die 3 geschafft. Ist nicht der Freund von Janette Biedermann bei GZSZ gewesen? Hm, genau, Tim. Total lustiger, der dann ja auch bei Verliebt in Berlin die Hauptrolle in der zweiten Staffel gespielt hat, was ja leider nicht so erfolgreich war, aber Tim echt super. Ja, ganz groß. Dann David Duchovny auf der 2. Akte X ganz, ganz, ganz krass gehypt, ja. Genau. Und David Boreanaz auf Platz 1. Ah, der. Allen bekannt als? Keine Ahnung. Angel. Also Buffy. Buffy noch beliebter als Akte X. Krass, okay. Kenn ich nicht. Ja, und was natürlich auch beim Fernsehen immer die Comedy-Stars vielleicht noch interessant ist. Auf der 3 haben wir Gabi Köster. Auf der 2 Michael Mittermeier. Und auf der 1 Stefan Raab. Oh. Stefan Raab bei Comedy-Stars, auch lustig, ne? Ja, ne? Ja, das ist, ja. Was in dem Jahr was ganz, ganz Großes war im Jahr 2000, war, es gab dort den ersten Millionengewinner bei Wer wird Millionär? In der 62. Sendung. Das war Eckart Freise. Der Professor. Genau. Und wisst ihr noch, was die Millionenfrage war? Wie hießen die Leute, die mit ihm auf dem Mount, die mit Reinhard Messner auf Mount Everest waren oder so? Und da war... Mit Edmund Hillary zusammen. Ja. Torgay irgendwas war die Antwort. Ja, fast. Also, es ist, oh Gott, Tenzing Norgay. Ja, Torgay Norgay. Ja. Ja. Naja, und ich weiß noch damals, ich hatte die Folge auch gesehen, und da hatten sie überlegt, ob sie ihn fragen, wie denn das rote Teletubby heißt für die 1 Million. Hatte Günther Jauch danach gesagt. Und das wusste er nicht? Na, das hätte er nicht gewusst, meinte er. Das weiß ich auch nicht. Ja, Po. Oh. Ja. Ja. Naja, und ein anderes Massenereignis war natürlich Big Brother, das in diesem Jahr als erstes Mal auf Sendung gegangen ist. Leb. Ja, ne? Die erste. Ja, ja. Habt ihr das geguckt? Ja, habe ich geguckt. Ich hab's. aufgesaugt. Natürlich. Also von der ersten Folge an, oder? Ja. Ich glaube auch, das war halt was ganz Neues, ne? Das ja. kanntest du noch nicht. Jetzt, wenn Big Brother oder Newtopia oder wie sie alle heißen, starten, interessiert es keine Sau mehr, weil man es einfach irgendwie schon kennt, auch wenn sie die Regeln da abändern. Ja. Aber damals dann Leute, ich glaube, das war auch nur über eine ganz kurze Zeit, 30 Tage oder so? 102 Tage. Oh, okay. Ich dachte sogar nur einen Monat. Drei Monate. Leute mit der Kamera zu begleiten, das war total aufregend. Absolut gesehen. Das war ja auch ein großer Skandal, ne? Also vorher in den Medien halt, darf man das? Ja, und das stimmt. Ist ja unterste Schublade. Und das war ja eh damals immer so, man hat gesagt, so jetzt sind wir beim Tiefpunkt angelangt. Damals, als gute Zeiten, schlechte Zeiten rausgekommen ist. Ja, jetzt Soaps, oh mein Gott, schlimmer geht's nicht mehr im Fernsehen. Dann kamen die Talkshows, schlimmer geht's nicht mehr im Fernsehen. Dann kamen die Richtershows, jetzt sind wir aber ganz unten angekommen. Dann kam Big Brother, dann kamen die Doku-Soaps und dann kam noch Berlin Tag und Nacht. Und jetzt genau, reihen wir uns in diese Schlange ein. Deshalb, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich glaube ja nach wie vor, dass sowas wie die Hunger Games irgendwann wirklich Realität wird. Ich weiß nicht, kennt ihr die Filme? Das Millionenspiel, ja. Wo man sich, ich glaube, das ist wirklich nicht so weit entfernt, wo man Leute in die Wildnis setzt und sagt, okay, der Einzige, der überlebt, gewinnt. Ich traue den Menschen das zu. Krass. Naja, ich hoffe, dass wir doch ein bisschen davon entfernt sind. Ja. Unsere Kinder dann. Ja. Bewerben sich dann dafür. Ja, also damals für die erste, da gab es 10 Plätze bei der ersten Staffel und da gab es 15.000 Bewerber dann auch. Die 250.000 D-Mark gewinnen wollten. Und wer ist denn euch dann noch so in Erinnerung geblieben? Jürgen und Zlatko. Ja, ne, so das, was man als erstes immer sagt, glaube ich auch. Ja. Dann gab's noch John, der gewonnen hat. Der hat gewonnen, siehst du, ich wusste den Namen nicht mehr. Ich weiß nur, der war Mechaniker oder sowas, ne? Kfz-Mechaniker. Ja, der hatte doch diese krassen Ohrringlöcher. Genau, ja, diese Tunnel. Die auf seinen Schultern hingen, genau, ja. Und was ja auch ganz bitter war, das hat er danach in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass in der Zeit er da drin war, ist seine Frau ihm mit seinem besten Freund fremdgegangen. Oh, und shit. Hat ja, auch ein Kind, und danach haben sie sich dann getrennt. Haben sie da bei den Fernseher angehabt? Aber ja, als ob er dabei ist. Oh, das ist kein Ort. Ganz bitter, ist, ne? Aber wirklich wie bitter. Was für eine dumme Kuh, also im Ernst. Ja. Wow. Hätte ja nicht weggehen brauchen, hat sie bestimmt gesagt. Ja, aber genau. Wer war noch dabei? Es gab eine, die mir so richtig auf den Zeiger ging, so eine arrogante Kuh, Sabrina, glaube ich, hieß die. Sie war so Krankenschwester, so mit dunklen Haaren. Aber hat die Hälfte nicht danach bei Neuen Live moderiert oder so? Na, damals ja noch nicht. Nee, so. Aber das jetzt kam dann erst bei den späteren vor. Ja, jetzt ist ja irgendwie jeder, der rausgegangen ist, dann direkt ins neue Live-Studio. Ja. Vielleicht stehen die nebeneinander. Es gibt gar kein neues Live-Studio mehr. Ja, Big Brother gibt's ja auch momentan nicht mehr. Aber er ist wieder geplant jetzt, ne? Big Brother, ja. Auf Six aber auf, diesmal, ne? Genau, ja. Six, mein alter Heimatsender von Hand aufs Herz. Zweites Standbein vielleicht. Da wird das niemals drauf laufen, Chris. Ja, niemals. Wir versprechen euch, dass die Serie bei Sat.1 zu Ende geführt wird. Das versprechen wir euch hoch und heilig. Yo. Und es gab noch, ne, hier, von Jenny Elvers. Ach, der Alex Jolich. Alex Jolich, oder wie ich ihn gerne nenne, Aurelio 2000. Ja, stimmt, Ähnlichkeit, ne? Aber ich glaube, Alex Jolich hätte im Dschungel mehr Party gemacht als Aurelio, oder? Ja, total. Aber so von der Art, so dieses, ich bin ein richtiger Mann, ich bin ein harter Kerl und so, das war, fand ich wirklich, muss ich immer bei Aurelio an ihn denken. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und natürlich hat jeder gesungen, ein Lied irgendwie, der rausgekommen ist aus dem Dschungel. Bist mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder und dein Freund fürs Leben. Großer Bruder. Das war so schön. Super. Ja, also Zlatko ist ja damals dann auch, der war ja der totale Hype. Ja, du darfst jetzt nicht spoilern. Ich erzähle nachher noch eine Zlatko-Geschichte, wenn wir über Musik reden. Also soll ich nicht über Zlatko reden? Nein. Reden wir nachher nochmal über Zlatko? Ja, wir reden nachher noch über Zlatko, dann kannst du ja noch was anfügen, weil ich natürlich keine Bücher über Zlatko gelesen habe, so wie du. Ich habe seine Biografie gelesen, aber die zwei Seiten waren halt wirklich schnell durch. Ja. Das war kein Thema. Ja. Ist jetzt auch nicht mehr so ganz vertreten in den Medien. Warum nur? Das erzähle ich nachher. Aber erinnert ihr euch noch an die unglaubliche Reaktion, als sie in der Finalshow rausgekommen sind? Also ich glaube, Jürgen hat sich ja irgendwie schon als Sieger gesehen. Ja, alle. Und alle. Ja, ne? Und dann kam er raus und wie die abgegangen sind, die Leute, das war ja, ist ja Irrsinn gewesen. Ja. Als ob der irgendwie, ja, er hat Krebs geheilt. Wow! Ja, ist wirklich wahr. Ist Wahnsinn, ja. Aber ich finde, Jürgen hat es verdient gehabt. So, er war der Sieger der Herzen. So, er war irgendwie über die ganze Staffel, war er irgendwie so ein Ruhepol, hat sich nie scheiße verhalten im Prinzip. Auch lustig. Ja, ja. War lustig. Ah, der macht ja jetzt gut Geld mit Mallorca-Zeugs und so, ne? Ja, aber ich glaube, der arbeitet auch hart dafür. Also, glaube ich auch. Ich weiß nicht, wirkt auch, als wäre es ein sympathischer Typ, ne? So. Ja, aber dieses neuen Live-Ding ist natürlich trotzdem immer im Hinterkopf, ne? Also und ja, bei neuen Live ist mir halt immer sehr unangenehm, wenn er die Geschäftsbedingungen so übertrieben schnell runterrattert und dann einfach nochmal weiterredet. Dann sagt er so, ja, ist der Hauptmann, der kann einfach zuschlagen bei der Welle und dann einfach nochmal weiterredet. So, ja, jetzt ruft er nochmal an und so. Aber auch vom Gesetz her war es halt so, dass man immer alle halbe Stunde die Teilnahmebedingungen. Ich das weiß gar nicht, ich habe es nie so lange geguckt. Ich wollte immer wissen, wie viele Dreiecke sind in diesem verdammten Bild. Na, ich muss halt immer an dieses, was Fernsehkritik TV hat dazu ja so einen ganz tollen Beitrag gebracht, halt so mit den 10 bescheuertsten Antworten halt. Und da ist ja dieses mit dem Schokokuss halt natürlich wirklich, eieiei, das ist schon. Er musste jetzt erzählen für die Leute, die es nicht kennen. Ich kenn's auch nicht. Mach's kurz. Wir sind schon bei 24 Stunden. Und zwar war es eine Sendung, die dann im Endeffekt, glaube ich, über 3,5 Stunden ging. Immer die gleiche Frage oder auch lass es über 1 Stunde. Also es war wirklich eine Ewigkeit einfach. Und die Frage war, was hat Jürgen heute gekauft? Und dann rief eine Frau an und sagte Schokoküsse. Und da sagte Jürgen, nee, das ist nicht richtig. Und als es dann halt Stunden später aufgelöst wurde, war die Antwort, Jürgen hat heute Schokokuss gekauft. Und das ist ja nun wirklich, also es ist kein Satz, Jürgen hat heute Schokokuss gekauft, das ist einfach kein vernünftiger Satz. Er hat aber nur einen gekauft, Sven. Ja, aber dann wäre es, hat einen Schokokuss gekauft. Ja, was und hat er heute ist gekauft? Einfach gewesen, Jürgen hat heute Punkt gekauft, ja. Schokokuss. Ey. Also, und halt auch, welche Geschichte mir dann auch immer zu einfällt, als irgendeine Frau am Telefon ist und er zu ihr sagt, Mensch, hier, ich biete dir, wenn du das Wort jetzt nicht nimmst als Lösung, ich biete dir Betrag, keine Ahnung, 1000 Euro, es ging aber um irgendwie 5000 Euro oder mehr. Und dann sagt er zu ihr den Satz, oh, ich höre da im Hintergrund Kinder, denk bitte an deine Familie. Dann nimmt sie das Geld von ihm, was er ihr angeboten hat, dann war das aber das richtige Lösungswort. Das sind einfach Sachen so menschlich, wirklich, also äußerst bedenklich einfach mal, brauchen wir ja gar nicht so vormachen. Also es ist schon eine Schweinerei. Dass er verdient damit Geld und an sich scheint er auch wirklich ein sympathischer Mann zu sein und sowas. Und man gönnt ja auch, dass sich jemand durch Arbeit was verdient. Aber das sind Momente, wo man dann auch mal sich überlegen muss. Ja. Und wenn jemand weiß, was Chris gekauft hat, wir haben eine Hotline, wo man anrufen kann für 2 Euro die Minute. Und dann könnt ihr uns verraten, was Chris gekauft hat. Genau. Ja, im gleichen Jahr kam übrigens noch Big Brother 2 dann direkt hinterher. Und diesmal größer, besser und sonst mehr. 12 Plätze, 70.000 Bewerber gab es nach dem Hype um Big Brother 1. Wow. Das ist mehr, als heute sich bei DSDS bewerben, glaube ich. Krass. Ja. Habt ihr auch mal überlegt, euch da zu bewerben? Nein, nie. Nee. Ich auch nicht. Ich habe mal ein Mädchen kennengelernt und die erzählte mir, dass es ihr größter Traum ist, da mal mitzumachen. Ja, ja. kenne ich auch eine. Ja. Tja. Also echt, zumindest damals war das so. Ja. Wobei die zweite Staffel noch ganz cool war, ne? Da war ja Christian und so. Christian, ja genau. Christian und Hexe Hanka, die jetzt bei Vox vermietet. Ja, die ist jetzt TV-Maklerin. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Genau. Heißt, ja, und Harry. Heißt er aber anders, ne? Ach echt? Heißt der nicht auch Hanka? Nee, da hat sie da hat sie richtig genau verdient. Nicht den Künstlernamen wie bei Big Brother. Ach so, weiß ich gar nicht. Aber mit Christian, dem Nominator, das war ja eigentlich, also. Das war lustig, definitiv. Ja, ne? Aber der ist relativ früh rausgeflogen, überraschenderweise, ne? Der ist freiwillig rausgegangen nach 31 Tagen. Stimmt. Der hat gesagt, er kann nicht mehr, will nicht mehr und ist dann gegangen nach einem Monat. Und stimmt. Hat dann ja auch gut Geld gemacht erstmal, ne? Ja. Ja, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Genau, ja, stimmt. Ja, das war von ihm, das war nicht schlechtes Lied. Und wisst ihr noch, wer gewonnen hat? Alida, ne? Alida, genau, auch bei 9 Live. Ach ja, genau, krass, die hätte ich zum Beispiel jetzt in die erste Staffel gesetzt. Aber da war das noch bis zu irgendeiner 5. Staffel oder so, haben immer nur Ossis gewonnen. Ach echt? John war Ossi, Alida war Ossi, der dritte war ein Typ, der war auch Ossi, weil Ossis einfach gute Menschen sind. Ich glaube eher, die fühlen sich da mehr zu Hause unter diesen Bedingungen. Eingesperrt. Die können da wenig essen. Kann sich nicht alles frei bewegen. Lachst du eigentlich auch über Behinderte? Willst du jetzt Ostler mit Behinderten vergleichen, Chris? Also, ich kenne da also einige. Ich weiß nicht, wer sich da mich inbegriffen. Ja, sonst würde ich noch umschwingen zum Eurovision Song Contest. Lie on the wings of love. Furchtbar. Ey, wirklich, das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum das irgendwer gehört hat. Ja, weil es ein geiles Lied war. Nein, Alter. Auf jeden das ist doch nein. Fall. Doch, die alten Säcke konnten Autotune mit ihrem Mund machen. Das ist so ein bisschen Autotune-mäßig. Wer ist denn für Deutschland gestartet? Oh. Weiß es einer? Stefan Raab mit Wadda Hadde Dude da. Großartig. Also, das wirklich, wirklich, das feiere ich heute noch. Ich kann den Text, pass auf, hat er da was, und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hart? Hat er nun mal da? Dabei war ja gar nicht klar, was das war. Ich kann es noch komplett, dieses ganze Lied. Ich finde es unfassbar großartig. Und dass du mir gerade in meine Performance reingequatscht hast, mein Freund. Ich wollte uns nur vor Gebühren bezahlen, mein Freund. Finde ich nicht in Ordnung von dir. So geht es hier nicht. War in dem Jahr ja eh sehr, sehr erfolgreich. Und zwar mit TV Total. Das lief da zwar erst also schon ein Jahr, also 99 ist es gestartet, aber das war das erfolgreichste Jahr für TV Total. Krass, vorher war er bei Viva und hatte da eine eigene Sendung Vivasion, die ich schon sehr gefeiert habe. Die fand ich großartig. Da mussten die Gäste immer auf so kleinen den Reittierchen setzen. Reittierchen, genau, wo du einen Euro reinsteckst und dann bewegen die sich. Ja, das war super. Das habe ich auch geliebt. Ja. Aber auch die andere Sendung, die er moderiert hat, wo er am Anfang immer durch so eine Pappe gekommen ist, sich so durchgestochen das hat. Das war doch Vivasion. Mit seiner Kuhhose damals. Dann war das mit den Reittieren aber bei Mal gucken, Chris. Es gab eine, die nur einmal im Monat kam. Oh, okay. Und da sind die Gäste, saßen auf den Reittieren. Und dann gab es eine Sendung, die er wöchentlich hatte. Und war das halt, wo er durch diese Wand gekommen ist. Ach, siehst du, ich hätte das alles unter eine Sendung. Eins Vivasion. Ich glaube, Vivasion war die wöchentlich kam. Und Mal gucken, die monatlich kam. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, krass. Ja. Ja. Raab, glaube ich, auch einer der reichsten Menschen der Welt. Einer der besten Schauspieler der Welt. ja. Der Typ weiß, wie man Geld macht, ne? Ja, aber halt, da waren auch wirklich großartige Sachen bei TV Total. Das hat hol mir mal eine Flasche Bier zum Beispiel. Ja. Also so aus scheiße Gold machen. Ja, keine Frage. Und TV Total war auch früher einfach, da gab's das nur einmal die Woche, TV Total am Anfang. Genau. Ja, stimmt, und dann haben sie so eine Werbeplakate überall in Deutschland aufgehangen, wo zum Beispiel ein Pferd drauf war, was nur drei Beine hatte, wo dann stand, mit vier Beinen zu viert geht's besser oder so, weil er dann viermal die Woche kam. TV Total am Anfang, Rabbi Gramm war ganz großartig, wo er mit der Ukulele die Lieder für die Leute gesungen hat. Oder der ist zu Busta Rhymes, ja, einen der größten Rapper damals, gegangen und hat mit ihm Hier kommt die Maus gerappt. Also das war richtig, der war richtig geil damals, fand ich. Auch, kennt ihr das noch, wo er mit Dieter Bürgi, der so eine Kalgonit-Werbung hatte. Bürgi, du warst nie für mich da. Ey, das war super. Das war ganz groß, was der damals gemacht hat. Richtig stark, der Typ. Ja. Da hat er auch noch richtig Spaß halt bei der Sendung irgendwie gehabt. Genau. Und großartig. Dieses Hol mir mal eine Flasche Bier, das wurde damals ja sogar gratis zum Download online gestellt. Ach ja? Man konnte es auch kaufen, aber es gab es auch gratis im Internet. Bundeskanzler Gerhard Schröder. Also was ich mit TV Total noch verbinde, ist, als ich zum ersten Mal Internet zu Hause hatte. Ich hatte vorher das immer nur in der Uni, weil ich da mein... Weil ich da mein Praktikum gemacht habe, 6 Monate, da hatte ich dann bin ich schon mit Internet in Kontakt getreten so, und als ich das dann zu Hause hatte, war die erste Seite, die ich dann mit meinem eigenen Internet aufgerufen habe, auch tvtotal.de, und habe mir da diesen Hotbutton, diese Hotbuttons runtergeladen mit den Soundeffekten. Und das war so meine erste Internethandlung, die ich an meinem eigenen Computer gemacht habe, das weiß ich noch. Und dann hat meine Mutter dann immer gehört, so immer wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, was auf den Knöpfen da war, mir fällt gar kein Knopf jetzt ein gerade, aber da hat sie dann immer gesagt, so bist du schon wieder im Internet. Und da war ja auch immer mal die Telefonleitung besetzt, weil man im Internet war. Also, das waren noch Zeiten, ja. Das war schön. Ach ja. Wo wir schon bei Stefan Raab sind, können wir auch direkt zur Musik rübergehen, oder? Ja, absolut. Wer hat sich damit beschäftigt? Wir alle, wie immer. Ach, wir sind ja ein super Team. Natürlich. Ich würde einfach nochmal schnell die Bravo-Otto-Gewinner runterrattern. Bei Sänger haben wir Robbie Williams auf 3, Christian auf 2. Christian? Na, von Big Brother, ja. Ach, krass. Und Sascha auf der 1. Bei den Sängerinnen haben wir Jennifer Lopez auf der 3, Janet Biedermann auf der 2 und Britney Spears auf der 1. Ja. Verdient. Verdient. Bei den Bands vielleicht noch, bei Pop, war die Kelly Family auf 1, die Backstreet Boys nur auf 2, Chris. Oh, und bei Rock hat Bon Jovi gewonnen. Ja. Und Hip-Hop National DJ Tomic. Ja. Läuft. Ja, Chris, erzähl mal. Ich habe mich jetzt nicht mit Musik beschäftigt. Ich dachte, ich sollte Pornos aus dem Jahr 2000 nehmen. Und welche Pornos waren denn da in den Top 10? Graf Porno bläst zum Zapfenstreich auf der 10. Unterm Dirndl wird gejodelt auf der 9. Also, der war aber auch ein Klassiker. Ja, ne? War ganz also, klar. Ne? Ja, Musik war natürlich mein Thema. War relativ schnell klar, dass ich das gerne machen würde, weil Musik tatsächlich einen unfassbar großen Stellenwert für mich hat. Ich glaube, es gab Zeiten, da habe ich mir immer gewünscht, singen zu können und will das eigentlich bis heute können, kann das aber gar nicht. Deswegen passt es auch so, dass ich in der Musikserie mitgespielt habe, jahrelang, 24 Jahre, glaube ich. War übrigens der Einzige, der in der Serie nicht wirklich gesungen hat. Ich weiß gar nicht, warum, kann ich nicht verstehen. Also, nach der ersten Folge habe ich so viel Komplimente über meinen Gesang gekriegt. Meine Mutter schrieb mir übrigens eine SMS, na Christopher, das mit dem Singen solltest du vielleicht lieber lassen. Mütter, ja. Sie sind immer für uns da. Ja, absolut. Nee, aber Musik ist einfach wichtig. Ich bereite mich sogar auf Rollen mit Musik vor. Ne? Also jede Rolle für mich hat einen bestimmten Song, der dann eine Emotionalität in mir auslöst und so. Oh. Ja, aber jetzt genug von mir. Nee, kannst du mal, nee, das interessiert mich, aber kannst du da ernsthaft? Mal ein Beispiel, ja, das interessiert mich wirklich. Was war denn das Ben-Lied? Die kennt ihr nicht. Das Lied Warum bin ich so fröhlich? Ja, fast. Das Lied heißt Seven und die Band heißt Sunny Day Real Estate. Das ist so ein Rocklied, was aber von einem Sänger gesungen wird, was ein sehr brüchige, emotionale Stimme hatte, und das war so für mich Ben, so der dann ausrastet und die Schule zusammen, also da randaliert und dann aber auch gleichzeitig aus einer Emotionalität kommt, weil ihm das alles selbst wehtut, weil er verletzt ist und so. Echt, ich habe immer für jede Rolle einen Song, auch wenn ich irgendwas Fieses spielen musste oder so, habe ich mir vor der Szene das Theme von The Dark Knight angehört, dieses Joker-Theme, weil das so ein Kratzen ist und dann so ein Ticken der Uhr, und dann komme ich da tatsächlich relativ schnell kurzfristig in eine Emotion, mache ich wirklich. Schön. Ja. Aber kommen wir zur Top 100, ja. Wir gehen jetzt jedes einzelne. Nein, ich freue mich, dass dich was über mich interessiert, weil sonst ja, wenig, ne? Ja, sonst fragst du eigentlich nie, wie es mir geht. Und Christian, du interessierst uns immer. Christoph. Ja, Christoph war es ja, entschuldige. Naja, ist ja nicht schlimm. Ja, wir gehen jetzt die Top 100 durch. Zu jedem jedes Lied werde ich kurz ansingen und habe dann den Liedtext auch nochmal in Gedichtform vorbereitet, den ich dann vortragen werde. Der absolute Hammer. Bin ganz aufgeregt. Ja, ne? Setzt euch bereit, holt euch Popcorn, macht's euch gemütlich. Jetzt geht es los. Wir fangen an mit Platz 100. Nein, fangen wir nicht. Wir fangen an mit Platz 98. Und zwar Echt. Echt war damals eine deutsche Band, die wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr talentiert war und sehr gut war. Und die waren mit Platz 98, waren sie mit Weinst du? Kennt ihr bestimmt alle, ne? Sag mal, das war, glaube ich, kennt jeder. Ja. Oder ist das der Regen? Genau. Da habe ich nämlich auch eine persönliche Geschichte dazu, dass ich bei einem meiner ersten Schauspiel-Workshops ging es darum, das war Method Acting, sich in der Gruppe gleich am ersten Tag so bloßzustellen, dass du dich in die Mitte in einer Einkaufspassage hinstellen solltest und da einfach ein Lied singen solltest, damit du die Hemmungen verlierst. Und ich habe damals von Echt gesungen, du trägst keine Liebe in dir. Und war mir sehr unangenehm, aber das ist meine persönliche Bindung zu Echt. Gibt's davon Handyvideos? Damals gab's noch keine Handys. So, gehen wir weiter zu Platz 94. Dr. Dre mit Snoop Dogg, Next Episode. Habe ich nur in die Liste reingemacht, weil ich das damals irgendwie, hatte ich da, glaube ich, noch nicht so einen Zugang zu. Aber heute, 15 Jahre später, ist es immer noch ein Riesenhit, finde ich. Ein Riesenkulthit. Bist du dieses Na-na-na-na-na, it's the one and only D-O-double-G, Snoop Dogg? Ja, mit Kann es mit, sein, dass es vorher ne? rausgekommen ist? Es kann sein, dass und es deshalb halt so weit unten ist. Mit Sicherheit ist 99 rausgekommen, aber ist in den Jahrescharts 2000 immer noch insgesamt auf 94 gewesen. Aber Riesenhit. Ich mach's mal relativ schnell. Ne? Möchte die Leute nicht so langweilen wie ihr, wie das vorher getan habt. Entschuldigung, ich hab euch lieb. Platz 84, Craig David mit 7 Days, war im Prinzip seine erste eigene Single. War damals ein riesengroßer Craig David-Fan, bin auf mehrere Konzerte gefahren und fand ihn richtig cool. Das war so dieser Two-Step-Sound aus England, damit wahnsinnig erfolgreich gewesen mit seinem ersten Album. Dann ist er für sein zweites Album nach Amerika gegangen, hat dort mit amerikanischen Produzenten aufgenommen, hat dann auf einmal R&B gemacht, und seitdem interessiert sich keine Sau mehr für Craig David, ebenso ich. Craig David, da habe ich eine Verbindung zu. Und zwar Sammy Deluxe hat mal gesagt, so, ich bin hervorragend wie das Kinn von Craig David. Siehst du? Daher. Echo Fresh hat in seinem ersten Lied gesungen, er wirft die Hits wie Dirk Nowitzki. Seitdem bin ich ganz großer Echo Fresh-Fan. Sauber. Aber warum wirft denn Dirk Nowitzki Hits? Wer ist denn Dirk Nowitzki? Dirk Nowitzki. Der Bruder von Dani. Dani Lowinski, genau. Platz 75, Britney Spears mit Born to Make You Happy. Auch da war ich ganz großer Fan, bin auch auf Konzerten gewesen und da habe ich auch eine persönliche Anekdote. Und ernsthaft? Ja, klar. Britney Spears war ich in Kiel auf einem Konzert. Ich war zu alt für. Ja, Britney Spears. Hey, war ich total verliebt. Total. Also das erste Lied hier, Hit Me Baby One More Time und das Musikvideo zu I'm a Slave for You. Wow, wow, wow, wow, wow. Da ist der kleine Christopher richtig nervös geworden, sage ich dir. Aber wir hatten damals in der Schule bei uns auf dem Gymnasium einmal im Jahr so ein Sommerkonzert. Und da haben wir dann auf meinen Wunsch hin Born to Make You Happy performt, meine Klasse. Und ich habe es auf dem Keyboard gespielt. Und ich werde bis heute noch von Leuten aus der Schule angesprochen, ob ich immer noch auf dem Keyboard Born to Make You Happy spielen könnte. Oh. Ja, super Song. Und deswegen hast du dein Keyboard aufgestellt und spielst jetzt? Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, aber vielleicht bei 1 Million Abonnenten spiele ich mal in einem YouTube-Video Born to Make You Happy. Auch das Video spielst du dann komplett nach? Ja, absolut. So, ja, Platz 56, wir springen jetzt mal 20 Plätze fast, In Sync mit Bye Bye Bye, was heute noch auf jeder 90er-Jahre-Party ein richtiger Hit ist, obwohl 2000 ja nicht 90er ist, aber es zählt einfach. Wahrscheinlich kam es 99 raus. Ja, das kann sein. So, da bin ich so schlecht vorbereitet. Aber war es nicht bei euch damals, ihr seid ja ein bisschen älter, ihr seid ja geboren, ja, als die Dinosaurier noch gelebt haben. Bei mir war das damals so, man musste sich entscheiden, Britney Spears oder Christina Aguilera, NSYNC oder Backstreet Boys. Ich war Backstreet Boys und ihr? Ich war zu groß. Andi? Ja, schwer, also ich würde eher sagen Backstreet Boys, aber den Song Bye Bye Bye finde ich richtig gut. Also ja, ist geil, ja, ne? Ja, wir haben ihn neulich auch bei diesem Spiel, wo man singen muss, wie heißt das nochmal? SingStar. SingStar. da haben wir es runtergeladen und dann haben wir es auch dann neulich gesungen. Ey, es macht auch richtig Bock, das zu singen. Und ja, dann das Video mit denen, so mit dem Marionetten-Style, wie die da so sind, also macht richtig Spaß. Und 90er-Party sowieso rastet man komplett aus. Also. Absolut. Ich habe da sogar noch so eine prägnante Erinnerung, dass ich vor meinem PC damals saß, eine Demo von einem Snowboard-Spiel gespielt habe und das Lied, glaube ich, 50 Mal am Stück gehört habe, weil mich das von der ersten Sekunde so umgehauen hat, dieses Bye-Bye-Bye-Lied, fand ich ganz groß, finde ich heute noch ganz groß. Ja, ja, also was ich da noch, ich habe ja mal, als ich bei Gutzeiten, Schlechtzeiten gearbeitet habe als Regieassistent, da hatten wir eine große Spezialfolge und da waren die Backstreet Boys zu Gast. Und die waren unglaublich professionell, unglaublich freundlich. Also ich kann da wirklich nur ganz, ganz positiv mich zu äußern. Also die waren echt großartig. Also es war schon, so wie man gesagt hat, also große Ehre, dass ihr hier bei uns seid. Und meinten sie, nein, ist eine Ehre für uns. Also, wow. Also es war wirklich ganz professionell, ganz super drauf und haben alles mitgemacht, ganz toll. Also ja, großer Respekt. Also das hört man gern, wenn man früher Backstreet Boys Fan war. Und ich fand die geil, ne? Ich war ja auch Take That Fan. Ich war ja immer so ein kleiner Boygroup Fan. So, aber super. Das ist natürlich besser, als wenn man hört. Weißt du, ich bin ja auch ganz großer Kanye West Fan. Aber wenn mir einer sagen würde, hey Christopher, du hast die Chance, heute Kanye West zu treffen, würde ich sagen, nee, ganz ehrlich, nee, lass mal lieber so. Ne? Weil danach kannst du den, glaube ich, nur scheiße finden. So. Ja, die Chancen sind groß. Ja? Platz 38, Him mit Join Me. Was ein unfassbar emotionaler Song für mich ist, denn da komme ich wieder auf meine erste Freundin zurück. Das war der erste Song, an dem ich mit ihr alleine in ihrem Zimmer lag und wir einfach nur auf dem Bett kuschelnd nebeneinander lagen. Und da spielte dieses Lied. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich da sofort eine emotionale Bindung zu. War das für euch damals nicht groß, das Lied? Nee. Wirklich nicht? Wow, ich fand dieses Keyboard am Anfang und diese ganze Stimmung finde ich ganz groß da. Ich finde es noch heute, 15 Jahre später, finde ich das richtig, richtig gutes Lied. Ich glaube, damals hat mir das meine Schwester gezeigt, meine ältere Schwester, und meinte, es war ein richtig cooles Lied. Und ich höre es mir an und dachte mir so, na, nee. Krass, okay. Na dann, ja, vielleicht hat es aber auch einfach mit meiner persönlichen Erfahrung damit zu tun, dass ich das heute noch so grandios finde. Wahrscheinlich, ja. Aber jetzt kommen wir zu Platz 35, zu Zlatko, den wir ja eben gerade schon mal kurz angesprochen haben. Und zwar war er da in den Top 100 auf Platz 35, wie eben gesagt, mit dem Lied Ich vermiss dich wie die Hölle. Zlatko war ja, also im Prinzip mit Jürgen, damals Sieger der Herzen von Big Brother 1. Die waren ja beste Freunde, haben einen Song rausgebracht. Großer Bruder war unfassbar erfolgreich, sodass er beim Eurovision Song Contest Vorentscheid angetreten ist und Deutschland eigentlich vertreten wollte. So, und da gab's schon zwei, wer klickt hier eigentlich immer die ganze Zeit? Oh, hast du mich erwischt. Ja, hier, so klick, klick, klick, die permanent. Dass die Hälfte der Leute gesagt haben, ey, der gewinnt das Ding und der fährt dann zum Eurovision Song Contest und da räumt er auch richtig ab, weil Zlatko ist einfach mal einer der größten Helden, den Deutschland gerade hat. Und dann gab's die Leute, die gesagt haben, ey, ernsthaft, wir schicken da einen Musiker hin und nicht so eine Pfeife. Letztendlich ist er dann beim Eurovision Song Contest beim Vorentscheid aufgetreten. Ich stehe hier für euch. Genau, und hat das Lied gesungen, hab's mir gestern bei YouTube nochmal angeguckt und ist so gnadenlos ausgebuht worden von der ganzen Halle, dass das so, also wirklich schon Fremdschämen war. Das war so unangenehm. Und er bedankte sich am Ende, und das war dann auch der Höhepunkt und das Ende seiner Karriere, mit den Worten ins Mikrofon: Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköppe. Aber es ist auch mal eine klare Ansage. Und seitdem habe ich nie wieder irgendwas von Zlatko gehört. Mit Recht, ja, natürlich. Ne? Mit Recht, aber ich warte ja immer noch auf Mr. Boogie. Wann der kommt Kinofilm, denn bitte Zlatkos, ja, Kinofilm Mr. Boogie in die Kinos? Und ich möchte, dass eine Petition gestartet wird, dass Mr. Boogie endlich rausgebracht wird. Mr. Boogie. Jawohl. Ja. Das ist eigentlich im Prinzip wie Daniel der Zauberer, oder? Von Daniel Kübelböck. Puh. Der aber veröffentlicht wurde. Ja, das ist der gravierende Unterschied. Deshalb, ich will Mr. Boogie sehen. Ja. So, Platz 29, Mauro Picotto, war meine erste Berührung irgendwie mit Trans, Techno, Elektro. Komodo hieß das Lied. Kennt ihr das? Es ging so. Nee. Dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim. Bisschen weiter noch, bis ich reinkomme. Super gut. Also fand ich mega drauf abgegangen, fand ich ganz geil. Platz 27, Underdog Project mit Summer Jam. Kennt ihr aber, oder? This ain't nothing. Ah, the Summer Jam, genau. War mein Sommerhit im Jahre 2000, ja, wenn ich das heute höre, sofort wieder Sommergefühl. Ist seitdem, glaube ich, auch ungefähr 100 Mal neu gemacht worden. Es gab sogar danach den Winter Jam, was genau das gleiche Lied war, nur mit This Ain't Nothing But a Winter Jam, glaube ich. Und fand ich ganz großartig damals. Platz 25, einer, den man vielleicht heutzutage noch kennt, der damals seine erste Single rausbrachte, war Eminem mit The Real Slim Shady. Echt? Krass. Ja. Da ist er gestartet. Ja, also wahrscheinlich, wie Sven jetzt mir wieder ins Wort fallen würde, war bestimmt schon 99. Aber war in dem Jahr 2000 noch auf Platz 25 der Jahrescharts. Krass, der ist irgendwie schon so lange dabei und immer irgendwie erfolgreich, dass man gar nicht mehr weiß, wann der gestartet ist, so richtig. Ja, genau. Die Videos waren halt immer super, ne? Ja, die waren halt absolut, immer sehr lustig. Absolut. Auch The Real Slim Shady war schon mal was ganz, ganz Neues. Hat der Brady Bunch die Serie verarscht und so. Richtig gut. Platz 24 war denn Aaliyah mit Try Again. Das war der Titelsong zu einem Film, der auch 2000 rauskam, Romeo Must Die, was auch für mich ein krasser Film war, weil jedes Mal in den Kampfszenen, oder ich glaube wahrscheinlich nur in dem letzten Hauptkampf, ist man dann in den Körper reingefahren und hat den Bruch gesehen, der gerade passiert ist, wenn der Arm beispielsweise gebrochen wurde. Das fand ich total geil damals. Aaliyah, damals einer der größten R&B-Stars und einer der aufstrebendsten Sängerin, also so im Prinzip hatte damals einen Stellenwert, den Beyoncé vor 5, 6, 7 Jahren hatte und ist dann leider tragisch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auch in dem Jahr, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht in dem Jahr. Nee, sie hat ja auch in Romeo Must Die auch die weibliche Hauptrolle gespielt. Also sie hat nicht nur den Soundtrack gemacht, sondern sie hat in Romeo Must Die auch mitgespielt. Hat mitgespielt und hat sogar noch in so einem Vampirfilm die weibliche, die Vampirmutter gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Film. Steht hier aber als DVD bei mir irgendwie rum. Königreich, der war, soweit kann ich nicht gucken, aber irgend sowas. Ja, tragisch, ne? Ja. Kommen wir zu einem weniger tragischen Lied auf Platz 12. Schalalala, dam dam dam, schalala in the morning von den Venga Boys. Oh, ihr seid so die krassesten Partyleute der Welt, ne? Es ist einfach scheiß Musik, muss man mal sagen. Das ist doch ein Welthit, hör doch auf. Chris, nur weil etwas weit verbreitet ist, ja? Sven, kannst du bitte Andi daran erinnern, dass er das Klacken unterlassen soll? Kannst mal die Backen halten, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht Hör doch geklackt. Auf, ich höre es doch klacken. Ja, es klackt, ja. Klack. Das ist die Uhr in deinem Kopf, die abläuft. Pass mal auf, ja, wir können die Band auch mal ganz schnell auflösen. Die Band ohne Namen. Ja, Band, ja, die gab es damals auch, ja. Dann wollte ich noch ganz kurz erwähnen, Mel C war in den Top 100 zweimal vertreten mit Never Be The Same Again und I Turn To You. Was ich nie nachvollziehen konnte, warum die unattraktivste von den Spice Girls die erfolgreichste war. Verstehe ich nicht. Sporty Spice, die war doch ja. Okay. Ernsthaft? Nee. Nee, echt nicht. Nee, also komm, auf keinen Fall. Kommen wir in die Top 10. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Mensch, ich wollte das eigentlich in 5 Minuten durchhaben. Platz 10, Rednecks mit Spirit of the Hawk. Muss ich sagen, check ich nicht. Verstehe ich bis heute nicht, warum Leute Rednecks hören. Für mich sind auch die Menschen, die bei 90er-Jahre-Partys zu Cotton Eye Joe tanzen, das können nur Menschen sein, denen Musik scheißegal ist. Es ist doch, was denn das? Rednecks, Alter. Ja. Cotton Eye Joe ist ein geiles Lied. Oh, Spirit of the Hawk ist auch eins von diesen Liedern, wo ich dann ganz gerne mein Radio, ja, also ich würde es gerne aus dem Auto einfach rausreißen, aus dem Fenster schmeißen, wenn dieses Lied kommt. Ja. Also weil das also verstehe ja, nicht. Körperverletzung. Fand ich schon immer blöd und ich glaube, die treten heute noch auf, aber haben glaube ich 1 Milliarde Mal die Sängerin ausgewechselt. Ja, das stimmt. Ist aber nach wie vor das gleiche Lied mit der gleichen Stimme, komisch irgendwie. Platz 9, ATC mit Around the World, war mein erster polyphoner Klingelton auf meinem Handy, fand ich grandios. Ich auch. Ey, das ist ja so schon nicht auszuhalten, Chris, aber dann noch als Klingelton. Ja, polyphon. Was meinst du, wie stolz wir damals waren, dass es polyphone Klingeltöne gab? Ja, das fand ich ganz großartig. ATC hieß übrigens A Touch of Class, war auch ein Hit in Amerika, Platz 28. Danach von einer anderen deutschen Band gecovert, Before, ist wieder in die Top 10 gekommen, also wieder ein erfolgreiches Lied gewesen. Bin also der Meinung, dass wir drei das auch nochmal rausbringen, weil wird dann wieder ein Hit wahrscheinlich. Das wäre großartig. Ja. Okay, mach ich's halt alleine. Platz 8, Bon Jovi mit It's My Life. Will da einer was zu sagen? Ich nicht. Finde ich cool. Ja, ist in Ordnung, finde ich auch. Platz 7. Nee, da habe ich sozusagen. Da, It's My Life, gibt's natürlich eine Akustikversion auch auf dem Album. Die ist sehr viel besser. Da singt er es ein bisschen langsamer und Akustik und schön und. Ah, ja, das, die langsame Version, die ist echt gut. Das stimmt. Habt ihr wahrscheinlich immer gehört, wenn ihr zusammen gekuschelt habt, nehme ich an. Da lagen wir einfach nur so auf dem Bett nebeneinander, kurz nachhin. Ja. Mit Join Me und dann. Sag mal, Sven, ist es zu spät, Andi noch auszutauschen nachträglich? Nee, ne? Wir machen es wie beim letzten Mal einfach eine andere Tonspur. Ja, Gott sei Dank. Okay. Alles klar. Platz 7, Gigi D'Agostino mit Bla Bla Bla. Next. Ach nee, komm. Es ist ein italienischer DJ, der war in den Top 100 am meisten vertreten. Und zwar mit 3 Songs, mit Bla Bla Bla, The Riddle und Another Way. Und damals... das ist doch keine Musik. Ach doch, komm, fand ich total geil. Diese Zeltfestzeiten bei mir damals, da lief das rauf und runter mit... Bei euch auf dem Dorf, ihr habt ja auch nichts. Ja, wir haben auch heute noch nichts. Da lief La Passion, L'Amour Toujours. Und ich bin mir sicher, jeder, der gerade aus Sachsen-Anhalt in meiner Altersklasse diesen Podcast hört, was ungefähr 4 Milliarden Menschen sein werden, sagen, Christopher, du hast recht, das lief damals und es war total geil. Und da liefen. Gibt's denn in Sachsen-Anhalt heute schon Internet? Oh, der, mein Freund. Pass mal auf hier. Klatsch gleich. Ne? Aber nicht Beifall. So. Ja, fand ich ganz großartig. Aber dann gehen wir weiter zu Platz 6 mit Santana, mit Maria Maria. Ja, Hammer. Das meinst du doch nicht ernst. Hammer. Du bist, weißt du, warum du alles scheiße findest, Sven? Weil du keine Musik magst, weil Musik. Ich hab doch gesagt, dass ich das gut finde. Ach, ich Hammer. Glaubt ja kein Wort, ey. Doch, finde ich wirklich gut. Ja, ernsthaft? Ja, Santana einfach. Ja, das ist einfach geile Musik. Okay. Das ist nicht irgendwie so ein Plink-Plam-Plumps, sondern das ist halt noch richtige Musik. Ja, ist ja auch, absolut. Halt mit Instrumenten. Ja, mexikanischer Gitarrist, der damals ein Album aufgenommen hat mit verschiedenen Sängern. So im Prinzip wie David Guetta das heute macht. Genau. Er macht irgendwie die Musik und irgendwer anders singt darüber. Und ist bis heute sein erfolgreichstes Album. Weltweit, Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, England, immer auf Platz 1 gewesen. Und auch wenn man sagt, so als Kind ist der Musikgeschmack ein bisschen anders als heute. Maria Maria ist, finde ich, heute noch ein Mega-Song. Ja, man hat sich vielleicht ein bisschen überhört, weil das wurde ja wirklich ununterbrochen gespielt. Also immer wenn Radio, ach, da ist es ja wieder, dann ist es man ja so ein bisschen übersättigt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich das eigentlich immer noch gerne höre, wenn es dann mal kommt. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie bei mir auf meinem MP3-Player oder ähnlichem. Aber wenn es kommt, dann würde ich jetzt nicht umschalten. Ja, ja, finde ich immer noch super. Platz 5, Orange Blue mit She's Got That Light. Ich glaube, das ist auch der einzige Hit, den Orange Blue jemals hatte. Da muss ich immer an diese Sendung auf RTL denken, diese Baby-Sendung. Mein Baby, heißt das, kann sein? Da ist nämlich immer dieses Lied am Anfang, glaube ich. Krass, fand ich damals doof, finde ich heute doof. Ja, richtig. Okay, Platz 4, Bombfunks MC mit Freestyler. Fand ich damals doof, finde ich heute doof. Ja, fand ich damals cool, finde ich heute cool. Ja, das Video ist nämlich super cool, habe ich gestern nochmal angeguckt, da ist so ein kleiner Junge mit Dreadlocks, der durch so einen U-Bahn-Untergrund geht und mit seinem MP3-Player die Zeit verändern kann. Bam! War aber, glaube ich, auch in Deutschland ein One-Hit-Wonder, ist eine finnische Band, aber in Finnland waren sie denn mit mehreren Songs erfolgreich. Platz 3 und der nächste emotionale Song aus der Jugend von Christopher Kohn ist Raymond mit Supergirl. Mochte ich damals nicht, mag ich heute nicht. Ja, ich mochte dich damals nicht und mag dich heute noch nicht. So, pass auf, jetzt kommt eine traurige Geschichte. Ich weiß nicht, wollt ihr sie hören? Nein? Okay, Platz 2. Nein, ich erzähle sie trotzdem. Vor meiner ersten Freundin, die ich ja im Internet kennengelernt hatte, mit der ich ungefähr ein Dreivierteljahr übers Internet nur Kontakt hatte und auch so telefoniert habe und so, gab es ein Mädchen, nennen wir sie mal Lisa, das ist nicht ihr echter Name, in die ich schon so ein bisschen verknallt war und ich glaube sie auch in mich. Und eigentlich war das so für mich immer so, ja, wir waren eigentlich so Freund und Freundin, aber zähle ich eigentlich nicht als meine erste Beziehung, weil das nicht den Stellenwert hatte, der danach einfach kam. Oh, jetzt wirst du schön Lisas Herz gerade brechen. Ja, aber Lisa weiß ja vielleicht gar nicht, dass sie gemeint ist. Boah, wenn du hier Stopp machst, siehst du genau, wie ihr Herz explodiert. Sehr gut. Ja. Nein, aber es war halt so. Und jetzt kommen wir wieder zum Zeltfest. Es ist das Unwort des Jahres 2015 wahrscheinlich. Die Zeltfeste, die variierten immer von Dorf zu Dorf. Und das war einmal halt in ihrem Dorf. Und ich war sehr nervös, dahin zu fahren, weil ich mich irgendwie auf sie gefreut habe und so das Herz klopfte. Und aber irgendwie ist sie mir den ganzen Abend aus dem Weg gegangen. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht gefunden. Und ich glaube, ihr ging es so psychisch auch nicht so gut. Trank schon mit 13, 14 Jahren viel Alkohol, glaube ich. Ey, wow, gut, dass ich den Namen geändert habe. Ja, jedenfalls kam dann irgendwann beim Zeltfest eine Freundin von ihr auf mich zu und ich meinte, hey, wo ist denn Lisa? Und sie meinte, ja, die versteckt sich vor dir. Ich sag, wow, warum denn? Und dann, ja, du findest ja Rauchen so scheiße. Ich, keine Ahnung warum, ich fand Rauchen früher scheiße, find's heute scheiße. Keine Ahnung, ob meine Eltern mich früher in so eine Kneipe gesperrt haben, wo alle ihre Zigarette auf mir ausgedrückt haben oder so. Keine Ahnung, ich fand's scheiße. Und sie hat mir eigentlich immer versprochen, ja, Christopher, ich rauche nicht mehr, ich mach das nicht. Und was ja jetzt auch nicht das Negativste ist, mit 13, 14 Jahren nicht mehr zu rauchen, ne? Sie will das mit dem Rauchen nicht lassen und sie versteckt sich vor dir und das hat mir so das Herz gebrochen, weil ich den ganzen Abend mich so drauf gefreut habe und sie gesucht habe und im Hintergrund lief dann halt Raymond mit Supergirl und an dem Moment, wo man mir sagte, ja, die will eigentlich auch nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du bist irgendwie doof und so. Oh, und dann hast du zu Hause erstmal echt gehört, denn du trägst keine Liebe. Nee. Du bist ein Schwein. Das schüttet jemand. Naja, das hätte doch gut gepasst dazu. Hör auf, ne? Da schüttet jemand sein. Du hast mit dem Rauchen wieder angefangen, ja? Das ist ein anderes Lied, du Arsch. Nein, das ist das Gleiche, stimmt. Ich habe es mit Wein zu verwechselt. Ja, jedenfalls war das, ist bis heute sehr emotional für mich, das Lied. Ja. Sollte Lisa gerade den Podcast hören? Nee, Lisa, schick uns doch mal ein Foto von dir. Ja, Platz 2. Dann sagen wir nächste Woche, was wir machen. Platz 2, Ayman mit Mein Stern. Kann ich nichts zu sagen, möchte Mochte nichts ich nicht, zu sagen. Ja. Mag ich immer noch nicht. Platz 1, heute noch Welthit, Anton aus Tirol von Anton featuring DJ Ötzi. Ja, mag ich nicht, mochte ich auch damals nicht. Ja, Andi klackt wahrscheinlich die ganze Zeit und hat deswegen sein Mikrofon gemutet, weil den höre ich schon seit 10 Minuten nicht mehr. Ja, nee, ich bin noch bei DJ D'Agostino. Bei Rednecks. Ich bin noch bei Rednecks. Entschuldigung. Also DJ D'Agostino ist, finde ich, auch gut. So, ich verstehe gar nicht, dass du es nicht gut findest. Vor einer halben Stunde drüber geredet. Aber Sven hört einfach keine Musik. Sven, sei ehrlich, dir ist Musik scheißegal, oder? Ich habe mir für die Vorbereitung die Bravo Hits 2000 einmal durchlaufen lassen. Ich bin fast irre geworden. Ich hätte am liebsten meinen Mac eingetreten. Das ist echt, was das für ein Drecksmusik war. Ist schon gut, wenn man nicht diesen ganzen Radioscheiß. Dabei muss man sagen, dass Svens Sohn Mac heißt. Mac. Und er hat das gerne Mac eingetreten die ganze Zeit. Er hat so komisch geguckt. Ja. Ja, gut, wir sind durch mit der Musik Top 10. Es tut mir leid für alle Leute, die ich gelangweilt habe, für alle, die noch heute, die noch immer eingeschaltet haben. Brauchst du nicht bei mir entschuldigen. Okay, die noch immer zuhören. Ihr seid so süß. Oh. Ende. Also, du hast aber The Roots Sandstorm hast du nicht erwähnt. Ist auch ein Klassiker. Ja, nee, habe ich nicht. Fand ich jetzt nicht erwähnenswert. Ja. Und natürlich DJ D'Agostino. The Riddle ist ein cooles Lied. Ich weiß nicht, wie du The Riddle nicht cool finden kannst. Ja, die ganzen Songs. Ich fand auch L'Amour Toujours und La Passion fand ich damals echt geil. Wirklich. Also es ist immer noch so, dass wenn man es mal ab und zu im Radio hört, so dann ist geil, ne? Guckt man sich dann nochmal auf YouTube dann nochmal an. Und ja, ist total geil. Finde ich auch. Ja. Ja. Nicht? Ich fand Cisco sehr geil in dem Jahr. Ja, Thong. Ja, genau. Gut, dass du es gesagt hast. Ich finde den ja als Typen übertrieben unangenehm, so möchte gern Prinz. Finde ich richtig eklig. Dann fand ich noch von Robbie Williams Rock DJ geil. Ja. Da fand ich das Video einfach Hammer. Ja. Also das fand ich richtig, richtig perfekt. Und natürlich ist es geil, ein Arschloch zu sein von Christian. Ja, möchte ich ja auch nochmal erwähnen. Besser als Ich will nur dich von dem, wie hieß der? Alex. Ja. Von Gut, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist Sport. Der Sport. Wir alle lieben ihn. So als ganz. Was ist das nächste Thema? Ich habe es nicht genau verstanden. Der Super Bowl 34 wurde gewonnen von St. Louis gegen die Tennessee Titans und die Lakers haben zum 12. Mal die NBA-Meisterschaft gewonnen. Mhm. Ja, ganz kurz, ich grätsche rein. 2000 ist auch der Beginn einer ganz großen Liebe. Und zwar von mir, Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks. Das war das erste Jahr, in dem ich mich wirklich bewusst als Dallas Mavericks-Fan gesehen habe. Weil ich habe, glaube ich, so 95, 96 habe ich angefangen, Basketball zu spielen und mich dafür zu interessieren. Und dann war es noch 3 Jahre lang ganz klar Michael Jordan mit den Chicago Bulls. Der ja 98 aufgehört hat, dann 99, ja, war ich mir noch unsicher, da kam Dirk in die NBA und dann seit 2000, unfassbare 15 Jahre, halte ich jetzt schon den Dallas Mavericks die Stange, wenn man das so sagen möchte. Ja, wollte ich nur kurz sagen, Dirk Nowitzki ist der Gott, ich liebe ihn, ich möchte ein kleines Kind mit ihm machen. Ja, aber was ist denn mit Detlef Schrempf? Ich möchte mit Dirk Nowitzki ein kleines Kind machen. Aber du hast immer schon eher so den Außenseiter in die Daumen gedrückt. Ey, wir sind in den 15 Jahren einmal Champion geworden. Und ich sage bewusst wir. Ja. Es ging sogar so weit. 2011, nochmal ganz kurze Anekdote. 2011 sind sie Champion geworden. Da haben wir gerade Hand aufs Herz gedreht. Ich muss irgendwann mal über andere Serien reden. Man muss mich so ein bisschen im Mittelpunkt spielen. Ne? Da haben wir Hand aufs Herz gedreht. Ich musste jeden Morgen so gegen 7 Uhr, 7.30 Uhr am Set sein und habe trotzdem die Playoffs nachts geguckt, denn von morgens 2.30 Uhr bis 6 Uhr und bin dann, habe im Prinzip die ganze Nacht durchgemacht. Also so groß war meine Liebe, dass ich trotz des Jobs das einfach sehen musste, ne? Gut, hat keinen interessiert, können wir ja rausschneiden oder wir lassen mich einfach so in der Luft hängen. Michael Schumacher ist in dem Jahr zum 5. Mal Weltmeister geworden. Und nein, Entschuldigung, so ein Quatsch, was rede ich denn hier? Der ist in seiner 5. Ferrari-Saison. Was redest du denn? Da kannst du dich mal bitte konzentrieren. In seiner 5. Ferrari-Saison ist er zum 3. Mal Weltmeister geworden. So. Und zum 1. Mal halt mit Ferrari. Das ist ein ganz großes Ding natürlich. Michael Schumacher hat ein ganz großes Ding, was habe ich nicht verstanden. Ja. Ja, oder hast du doch gesagt, oder nicht? Glaube ich, ja. Ja. Bundesliga. Es gibt ja auch noch eine Randsportart, die sich Fußball nennt. Und das Jahr 99-2000, die Saison, die war ja die Leverkusen-Saison, wo Leverkusen den Begriff Vizekusen dann geprägt hat und sich ja auch hat schützen lassen. Im Ernst? Ja. Jetzt haben sie T-Shirts davon gedruckt? Stimmt. Ja, am letzten Spieltag waren sie mit drei Punkten Vorsprung auf die Bayern halt Erster. Auch hatten eine schlechtere Tordifferenz, aber ein Unentschieden gegen Unterhachingen hätte die Meisterschaft bedeutet. Aber weil unser Michi Ballack ein Eigentor geschossen hat in der ersten Hälfte, ging dieses Spiel mit 2-0 verloren und Bayern München gewann ihr Spiel. Und dadurch war man dann, gegen Bremen übrigens, 3-1, war man dann wieder mal deutscher Meister und Vizekusen war geboren. Ja, Also wie im Vorjahr nur auf Platz 2. Schön. Ja. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, abgestiegen in dem Jahr sind Ulm, Bielefeld und Duisburg. Nee, und ist nicht interessant. Oh, doch, weil von den 18 Mannschaften, die ja damals in der ersten Liga gespielt haben und heute auch noch 18, sind nur noch 11 in der Bundesliga und 1, 2, 3, 4, 5 von den Mannschaften, die abgestiegen sind seitdem, sind nicht mal mehr in der zweiten Liga. Also schön aufpassen in der ersten Liga, was man so tut. Den DFB-Pokal haben die Bayern übrigens auch gewonnen, Double mal wieder. Aber ein großes sportliches Ereignis, auf das ich mich das ganze Jahr gefreut hatte, war die angepeilte Titelverteidigung von Deutschland als Europameister bei der EM 2000. Wisst ihr noch, wo die stattgefunden hat? Das war das erste Land, was nicht ein Land war, sondern zwei Länder. Also irgendwie Belgien, Niederlande? Richtig! Und es war eine unfassbar erfolgreiche Europameisterschaft, nicht für Deutschland. Ja, in der Tat. Erich Ribbeck, deutscher Trainer. Von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Und ich weiß noch, was vorher, wir waren mit England, Portugal und Rumänien in einer Gruppe und vorher war diese große Diskussion, oh, wer wird erster? England, Deutschland, was wird das für ein Zweikampf? Das wird ja Wahnsinn und wie spannend. Ja, also Deutschland ist dann mit einem Punkt und einem Tor ausgeschieden als Tabellenletzter. Mehmet Scholl hat übrigens das einzige Tor für Deutschland geschossen bei der EM. Und England ist Dritter geworden und auch ausgeschieden. Das ist unfassbar, ne? Ja. So ganz, ganz bitter. Und es gab wohl ganz große Spannung innerhalb der Mannschaft, weil Erich Ribbeck halt nicht anerkannt wurde irgendwie als Trainer. Er war wahrscheinlich noch nicht erfahren genug. Ja. Ich habe das EM aus, haben wir, glaube ich, zusammengeschaut, oder? Habe ich mit einem anderen Freund geguckt. Ach, ey, ich weiß noch, da haben wir gegen die B11 von Portugal gespielt und haben gegen so eine richtig ranzige B11. Ja, weil die schon qualifiziert waren, ganz sicher. Ja, und sind so klicklich ausgeschieden, das war richtig bitter. Wie die dem hinterhergehechelt. Da hatte ich gute Laune. 3-0 gegen Portugal. Also es war wirklich, ich weiß auch nicht, ich saß da bei einem Freund, ich war so verzweifelt, es hat so weh getan. Wisst ihr denn noch, wer gewonnen hat damals? Wer Europameister geworden ist? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Mit? Ja, kann ich mich daran erinnern, weil Trezeguet das Tor in der Overtime. 94. Minute. Richtig bitter. Den Ausgleich geschossen. Und dann noch in der Verlängerung. Aber gegen wen haben sie denn gespielt? Italien. Ja, okay. Aber trotzdem gab es was Positives für Deutschland. Und zwar konnte die WM 2006 nach Deutschland geholt werden. Und das entschied sich da im Sommer. Und es war auch, das wurde in mehreren Wahlgängen halt immer abgestimmt. Und im letzten Wahlgang musste es dann in der Stichwahl gegen Südafrika, musste Deutschland ran. Und gewann mit 12-11 Stimmen, weil Ozeanien sich, obwohl die vorher gesagt haben, sie geben Südafrika ihre Stimme, auf einmal enthalten hat. Und wenn Ozeanien abgestimmt hätte und es 12-12 gestanden hätte, hätte Josef Blatter, die entscheidende Stimme gehabt. Und der hätte für Südafrika gewotet. Guck an. So sind wir also zur Weltmeisterschaft dann gekommen. Ja, und ich weiß nicht, ob man da Vorurteile hat oder voreingenommen ist, aber das war doch eigentlich eine der schönsten und erfolgreichsten Weltmeisterschaften aller Zeiten, oder? Weltmeisterschaft bei Freunden. War großartig. Ja. Es war so eine tolle Stimmung in der Stadt und ja, genau. Halt. Aber ich habe mir kein einziges Spiel im Stadion angeguckt. Da kam es ja auch keine Karten, oder? Ich kenne da jemanden, der bei jedem Spiel war, aber gut, also jedem Deutschlandspiel. Aber naja, ich halt nicht. Ja. Ich hätte eine Karte gehabt für, was war denn das, Ukraine gegen Tunesien oder sowas. Da wollte ich dann nicht hin. Hatte ich dann keine Lust. Das wurde danach auch zum schlechtesten Spiel des Turniers gewählt. Also ich habe da nicht so viel verpasst. Das war ein ganz klägliches Spielchen. Ja. Das frühe EM aus von Deutschland hatte aber zur Folge, dass Erich Ribbeck zurückgetreten ist. Und wer war der erfolgreichste Coach, der dafür einspringen musste? Christoph Daum. Und ich erinnere mich noch, wie er am ersten Spieltag dann in seinem blauen Anzug aufs Feld kam und Rudi Völler sollte vorläufig, bis die Saison vorbei ist, halt die Mannschaft übernehmen und Christoph Daum hätte danach übernommen. Und das kam dann ja nicht. Warum ist das denn nicht passiert, Chris? Warum ist denn Christoph Daum nie Weltmeister, also Nationaltrainer geworden? Ja, er ist, glaube ich, nie Weltmeister geworden, das stimmt schon. In der Tat. Er hatte da so ein kleines Problem mit illegalen Substanzen, wenn man es so sagen möchte. Ja. Wisst ihr noch, wer darauf aufmerksam gemacht hat? Knast-Uli. Du meinst Saubermann. Ja. Ja. Echt? Der hat in einem Interview darauf aufmerksam gemacht, dass er ja auch schneereiche Tage hat gelegentlich, der Herr Daum. Und ob das dann der richtige wäre. Ach, das ist ja Wahnsinn. Und die, ja, die hatten wahrscheinlich persönliche Probleme miteinander, oder? Ja, ja, genau. Ja. Die konnten wohl nie so ganz miteinander umgehen. So gut. Deswegen musste ich lachen, als Knast-Uli das alles rausgekommen ist, dass Christoph Daum gesagt hat, dass er es ganz schade findet, dass Uli Hoeneß auch ins Gefängnis geht. Er dachte sich wahrscheinlich, what goes around comes around. Und ja, ja, total. Sag mal, war dann, also wir reden hier, wir nennen einfach mal das Kind beim Namen, Kokainmissbrauch von Christoph Daum. War der im Gefängnis? Nein. Nein. Und das verstehe ich nicht. Warum? Warum ist das so, dass jemand wirklich, also offensichtlich, Kokain missbraucht, und ich glaube, Kokain kriegt man hier nicht beim Rewe und Didel um die Ecke. Nee, aber ich glaube, Chris, das Problem ist, dass, ihr könnt mich gerne verbessern, aber der Konsum an sich ist dann ja nicht strafbar. Das zu haben ist es ja. Und in dem Moment, wenn du es hast und nachdem er es genommen hat, hat er es ja nicht mehr. Oder? Also, bin ich da. Puh, gefährliches Halbwissen natürlich. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur, darfst du es nur nicht verkaufen. Vielleicht ist es auch so, dass man es besitzen darf. Nee, besitzen ist auch verboten. Aha, okay. Ja, krass. Ja, aber da ich kann nicht mehr reden. Man erinnert sich natürlich daran, wie dumm dieser Mensch ist, der sagte, ich weiß, ich hab's noch genau von Augen, in Interviews sagte, ich bin reinen Gewissens, ich möchte einen Test machen, um zu beweisen, dass ich kein Kokain nehme. Und dann ist der Test positiv. Also es ist doch, also wie dumm kannst du denn als Mensch sein? Vor allem auch eine Haarprobe, und dann kommt er da mit ganz frisch geschnittenen... frisch rasierten Haaren, ganz kurz. Und dann hat er wohl angeblich noch so ein Shampoo benutzt, dass es wegwaschen sollte. Und wie er da saß, ich werde es auch nie vergessen, und gesagt, ich tue das, wie er diese Pressemitteilung vorgelesen hat, einfach danach. Ich habe heute Morgen meine Haarprobe bla bla bla abgegeben. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und danach hat er ein Interview gegeben, nachdem es rausgekommen ist, wo er dann gesagt hat, ja, im Nachhinein betrachtet, war das eine dumme Idee mit der Haarprobe, gebe ich zu. Und dann auch Witzchen drüber gemacht hat. Aber so, naja, also Vertrauen hat man da jetzt nicht gerade gewonnen dann in diesem Fall. Ja, aber ich finde es sowieso generell erschreckend, wie viele Leute in medialen Positionen, man muss es so sagen, ja, eigentlich Arschlöcher sind und Drogen missbrauchen. Also erzähl mal mehr. Also, nee, lieber nicht, aber nee, ich weiß ja. Okay, unsere Top 3 Namen, Chris. Du zuerst, ich dann. Ja, genau. Nee, dann gleichzeitig. Komm, ich zieh runter. 3, 2, 1, Chris. Eins. Nein, aber es ist so krass, es ist so traurig, und man denkt sich immer, ah, und ihr werdet so in den Medien gefeiert, und ihr wisst gar nicht, wie dankbar ihr sein könnt, dass ihr erfolgreich seid und dass ihr dieses Leben habt, was ihr habt, und dann sind sie hinter den Kulissen meistens nicht so die coolsten, ne? Ja. Ja, das ist schon traurig, gelegentlich. Absolut. Da gibt's einen, also ich muss das jetzt so sagen, ja, ist mir egal, ob er das doof findet. Christopher Kohn heißt der. Es ist ein Arschloch, ja, und ich weiß gar nicht, warum den irgendwer überhaupt mag oder anhört. Das ist ein so. Aber den mag ja auch keiner. Ja, aber es soll Menschen geben, die finden ihn okay, und das ist ein Riesenpenner, ist das. Ja, wundert mich, dass du das sagst, weil ich kenne den so leicht, und ich fand ihn eigentlich immer ganz nett. Also, ich habe das jetzt nicht mitgekriegt. Ich hab dich lieb, Andi. Andi ist auch total auf Kokain, während wir das aufzeichnen. Ja, ach Mensch, wie süß. Das ist ja ein versöhnliches Ende hier. Aber wir machen trotzdem weiter. Und zwar gab es ja noch die kleine Olympiade 2000 in Sydney. Ja. Die hätte eigentlich nach Berlin gesollt, ne? Ja, total. Ich erinnere mich noch an dieses Lied. Wir sind für Berlin und Olympia. Aber irgendwie war keiner dafür. Da waren ja große Ausschreitungen in Berlin dafür davor. Also, das ist übrigens die Musik, die Sven privat hört. Dann, da sagt er, das ist gute Musik. Ja, wahrscheinlich. Das ist eine wunderschöne Musik. Alle Berlin-Songs überhaupt. Herrlich. Ja, habt ihr Olympia verfolgt damals vom Fernseher und schaut ihr es heute noch, oder wie ist es bei euch? Also ich habe es damals nicht gesehen, hat mich einfach komischerweise nicht interessiert mit 15. Jetzt gucke ich es aber wirklich. Also auch bei den Olympischen Spielen in London, da hatte ich im Prinzip nur ARD und ZDF an und habe mir da tatsächlich jede Sportart angeguckt. Fand das denn toll. Das finde ich krass, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil bei mir ist es auch so, dass ich sage, Also damals habe ich ganz ausgewählt geschaut, so Dream Team habe ich dann geguckt oder sowas. Ja, klar, ja? Basketball habe ich damals auch reingeschaltet, genau. Keine Frage. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass man wirklich irgendwie auf dem Niveau, auf dem die sind, wie sie das spielen, dass man sich wirklich fast jede Sportart angucken kann und sagen kann, wow, das ist eine krasse Leistung, die der da bringt. Das hat sich irgendwie total verändert bei mir. Jetzt gucke ich irgendwie, also gut, okay, so Luftpistole schießen und so gucke ich jetzt nicht, aber ich sage jetzt zum Beispiel, wenn dann irgendwie dieses Tontaubenschießen ist, Skeet oder wie das heißt, dass ich sage, selbst das gucke ich mir an, weil ich es ganz interessant finde. So. Ja, total. Oder Rudern und sowas finde ich total geil. Guck, wirklich, gehe ich voll drauf ab. Finde es total gut. Ich habe das früher wirklich exzessiv geguckt und war da großer Fan von. Aber einfach mit diesen ganzen Doping-Sachen in letzter Zeit, also für mich ist es total gestorben. Also ich finde es vollkommen uninteressant. Dann guckt man sich vielleicht noch mal die Paradedisziplin der Doper an, die 100 Meter. Und sonst, ich weiß nicht, also für mich hat das ganz stark an Reiz verloren. Ganz stark. Ich finde das eher immer so, ja gut, dann der wird dann vielleicht nachträglich noch gesperrt, weil er gedopt hat. Der weiß nicht mal, was ein Dopingtest ist, bevor er da angekommen ist. Und also, ja. Also für mich leider Faszination weg. Also den 100-Meter-Lauf gucke ich mir sehr gerne an. Also ich, keine Ahnung, solange sie nicht nachgewiesen dopen, dopen sie nicht. Nur weil du nicht so schnell bist, musst du nicht denken, dass sie dopen. Ja, das ist der Grund. Nee, also dafür war in den letzten Jahren einfach zu viel und im Nachhinein immer 10 Jahre später, ja, der hat noch. Ja, wer hätte gedacht, dass der Armstrong mal gedopt hat und sowas. Also das ist halt alles. Ich erinnere mich halt noch an Kathy Freeman, die damals in ihrem weißen Anzug hier reingetragen hat ins Stadion und dann angezündet hat und dann ja auch Gold gewonnen hat im Laufe des Turniers. Das war schon schön. Deutschland nicht so gut abgeschnitten, ne? 13 Mal Gold nur, Platz 5 im Medaillenspiegel. Und wer vollkommen versagt hatte, waren die deutschen Schwimmer. War das aber nicht auch dieses Jahr von Ian Thorpe und so, also wo er ja so richtig übertrieben gut war? Ja. Ja. Auch gedopt, oder? Halt jetzt im Nachhinein. Bestimmt. Also, ja, stimmt. Ist halt, wer aber garantiert nicht gedopt war, war Erik Musambani. Andi, kannst du die Geschichte erzählen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sie gar nicht so gut erzählen. Ich kann danach was dazu sagen, was ich damit verbinde, aber ich glaube, du müsstest sie besser zusammenkriegen, also auf jeden Fall korrekter als ich. Na, also Erik Musambani war ein Schwimmer aus, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land er war, aus einem afrikanischen Land jedenfalls. Und er sollte seine 100 Meter Freistil mit zwei anderen Schwimmen, die noch übrig waren, so die Resterampe. Und die zwei anderen Schwimmer haben allerdings so viele Fehlstarts gemacht, dass beide disqualifiziert wurden. Und beim Rennen an sich war da nur noch Erik Musambani, der alleine auf dem Startblock stand und dann halt seine Runde schwimmen musste. 100 Meter Freistil. Und der Weltrekord liegt ja bei 48 Sekunden, also lag er damals. Und er brauchte halt 1:50 Minuten, um diese Strecke zu schwimmen. Und das ist was man eigentlich bei einer Bronzeübung schaffen sollte von der Zeit. Also das ist, der ist auch fast ertrunken. Der kam am Ende an, der musste sich dann festhalten am Ende Nacht. Also die Wende war schon ganz schwierig. Und dann paddelte er wie so ein kleiner Hund, der fast ertrunken wäre, ans Ende der Bahn. Und klammerte sich dann in Todesangst am Ende, als er angekommen ist, an diesen Startblock wieder. Und hechelte und war halt, aber das ganze Publikum stand halt und hat applaudiert einfach mal die 2 Minuten, die er gebraucht hat. Das war ganz großartig. Und deshalb für mich so die größte Olympia-Erinnerung. Ja, nee, wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund. Der liefert auch regelmäßig im Freibad ähnliche Leistungen wie Erik Musambani ab und den nennen wir dann im Freibad dann auch meistens so oder am See dann. Ich weiß gar nicht, von wem du da sprichst. Ja, der weiß es wahrscheinlich auch nicht, aber nee, der weiß schon, was wer gemeint ist. Wunderbar. Ja, dann können wir noch zu den Quickies kommen und sind auch so ein paar Sachen, die in dem Jahr passiert sind. Mal gucken, ob euch dann immer was dazu einfällt. Einmal natürlich die Spendenaffäre. Spendenaffäre? Ja, ist ja Schwarzgeldkonto vom Oliver Kahn. Helmut Kohn heißt er. Helmut Kohn. Ach ey, ich bin durch. Ich sag am besten heute nichts mehr. Aber also, CDU, ne? Genau, richtig, ja. Und er weigert sich halt zu sagen, wer Geld gespendet hat und was halt immer auf ein Schwarzgeldkonto geflossen ist. Und wird dann als Ehrenvorsitzender der CDU zurücktreten müssen. Genauso wie auch Schäuble, der Fraktionsvorsitzender der CDU war. Und wer tritt dann in die Fußstapfen? Wobei Schäuble ja zurückrollt. Du hast wirklich diesen Witz gemacht. Ich hab's mir gedacht, wirklich. Das ist so ein typischer Andreas. Ich wollte gerade sagen, es war klar, wenn ihn einer bringt, muss es Andreas sein. Ja. Ja. Und jetzt kommt Andi, pass auf. Und wer tritt in seine Fußstapfen? Angela Merkel. Ganz genau. Richtig. Mutti. Ja, ja, die Übernahme ist, war vollbracht. Ist sie mit dem Fahrrad gekommen? Ja, dann Putin wird Präsident. Ja. Ach krass, ja, seitdem ist Frankreich auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Ist ganz schön runtergekommen. Diese Spanier. Ja, dann die große Wahl, Bush versus Al Gore. Ja, hat euch offensichtlich Bush gewonnen, nehme ich an. Ja, obwohl er 350.000 Stimmen weniger hatte, aber durch diese amerikanische Wahlart ist es ja da alles ein bisschen anders, mit ihren Distrikten und Co. KG. Und erst 5 Wochen später stand dann fest, dass George Bush, 43. Präsident der USA wird. Ah, der gute George. Ja, und fast 50% der Wähler sind nicht mehr zur Wahl gegangen, weil sie keinen Bock hatten. Das war halt dieses Ding in Florida, wo so ewig ausgezählt werden musste, wo immer ein anderer Sieger verkündet wurde und dann welche gefehlt haben und ach, ein ganz leidiges Thema. Jetzt wird's aber richtig dramatisch und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu emotional und könnt drüber reden. Boris Becker und Barbara Becker trennen sich nach 7 Jahren Ehe. Dabei eigentlich schien's doch ganz gut zu laufen. Ja, meine Erfahrung mit Boris Becker, also habe ich eine große Verbindung. Und zwar war ich bei der Release-Party von Cod Goes und habe da mal kurz mit Noah Becker gesprochen. Das verbinde ich damit. Ah. Und ich kenne nur den modernen Boris Becker, der komische Tweets raushaut und gerne mal besoffen sein Buch vorstellt. Ja, es ist irgendwie schade, ne? Es war wirklich eine Ikone einfach mal. Aber hat er sich jetzt nicht mit dem Joker so ein bisschen gefangen? Na, also nicht der Joker von Batman, aber er ist doch jetzt Trainer von dem einen da, oder nicht? Joker. Ja. Ja. Der heißt so, ja, in der Szene? In der Szene? Also insidermäßig nennen wir ihn liebevoll Jokeyline. Aha. Jokeyline. Ja. Dann epochales Ereignis, N24 nimmt den Sendebetrieb auf. Genauso epochal ist unser Kommentar dazu. Weiter. Michael J. Fox gibt bekannt, dass er Parkinson hat und steigt bei Chaos City aus. Ja, ist natürlich eine tragische Geschichte. War Michael J. Fox auch einer, der viele schöne Filmchen gemacht hat. Vor allem. Man möchte sogar fast sagen, einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ich wollte sie nicht wegnehmen. Ne? Ja, traurige Geschichte. Michael J. Fox. Ja. Ja, Scheißkrankheit. Einer der ganz großen. Ja, ja, übertrieben schlimm. Wirklich ganz schlimm. Passend dazu wurde in Deutschland das erste BSE-Rind festgestellt in Schleswig-Holstein. Passend dazu? Verursacht BSE Parkinson? Naja, Creutzfeldt-Jakob, gell? Und okay. Das ist ja, naja, ja, im Jahr darauf waren es dann schon 125 Fälle übrigens. Und seit 2010 gab es keinen Fall mehr vom BSE in Deutschland. Bis letztes Jahr, da gab es wieder 2. Wahrscheinlich war eine Konservenbüchse aus 2000. Aus Schleswig-Holstein. Gegessen wurde, ja. Ja. Aber ja. Da ging es doch dann los mit diesem ganzen, überall gab es auf einmal Chicken-Version, wa? Ja, genau, total. Chicken-Döner. Habt ihr auch euch irgendwie anders ernährt oder war euch das scheißegal? Ich weiß, dass ich mir als Kind Gedanken gemacht habe und gesagt habe, scheiße, willst du nicht haben, aber ich glaube anders, also da hat Mama eh sowieso noch für mich gekocht und eingekauft, also. Was ihr heute noch macht. Was heute so geblieben ist, ja. Ja, eben. Nee, also ich hab gar nichts. Ich habe aber auch nicht so viel Rindfleisch gegessen, dass ich sage. Na, Burger halt, ha? Ja, das Burger mag ich irgendwie nicht so. Ich mag ja die Gurke, die da drauf ist, nicht. Deswegen. Die kann man ja auch wenn man sie runter macht, dann schmeckt es ja trotzdem danach. Ja, wisst ihr, wofür die Gurke eigentlich da ist? Damit es mir nicht schmeckt. Ja, ne? Also ich mag die ja auch nicht, aber die ist dafür da, dass da halt noch was Hartes, Knackiges in der Mitte ist, wenn du reinbeißt und dass dadurch dein Speichelfluss stimuliert wird. Man kann sich Essen auch kaputt reden, ne? Ja, ja. Wir haben ja noch eine Gurke. Pack mal mit drauf. Ja. Von einem verrückten Tier zum anderen. Moorhuhn hat die Büros lahmgelegt im Jahr 2000. Von einem verrückten Tier? Wegen dem Rinderwahnsinn, wa? Hast du es gesagt? Super, Witz erklärt, Andi. Erklärte Witze sind die besten. Ja, morgen habe ich auch gespielt, du. Ich weiß nicht, also so viel konnte ich damit gar nicht so anfangen. Also ich bin ja auch Gamer, aber das war irgendwie so, das hat dann jeder gespielt und alle, oh ja, das ist ganz toll, das musst du jetzt spielen. Ja, nee, also ich war da auch nicht im Wahn, um mal wieder auf BSE zurückzukommen. Oh, wow. Andi. Erklär mal, Andi. Ja. Okay, ja. Außerdem erschien mit WWF No Mercy das vielleicht beste Wrestling-Spiel aller Zeiten. Langweilig. Na, ich dachte es mir. Ja, unsere nächste Kategorie. Die Technik. Denn das Jahr 2000 war technisch gesehen wirklich, wirklich interessant. Unter anderem kommt die PS2 nämlich in Europa auf den Markt. Habt ihr euch die gleich geholt? Habt ihr die überhaupt gehabt? Gehabt. Ja, habe ich gehabt. Weiß aber nicht, ob ich die am Release-Tag gekauft habe. War ja sauteuer. Würde ich auch relativ wenig zu erzählen, weil ich versuche ja immer noch mich durchzusetzen und zu sagen, dass wir irgendwann einen Videospiele-Konsolen-Podcast machen. Oh. Ja, sehr gerne. Was natürlich bei der PS2 wichtig war, dass der DVD-Player da drin war. Und das war ja auch das Jahr, wo sich die DVD dann durchgesetzt hat. Ja. Und halt überall, ich weiß noch, als ich 2000, also Ende 99 in der Videothek angefangen habe, da gab's nur Videokassetten, da gab's keine keine DVDs bei uns. Und da kam ein Mann dann in die Videothek und hat mich beschimpft, warum wir denn keine DVDs haben. Das ist das Medium der Zukunft. Er hatte ja recht, das habe ich ihm auch gesagt, aber ich habe auch gesagt, ich bin hier nicht für den Einkauf verantwortlich. Aha. So, ja. Ach, was mir zur Videothek noch einfällt, ich habe damals 13 Tage hintereinander da gearbeitet, weil immer irgendwie eine Kollegin krank geworden ist und habe immer die Nachtschicht gehabt. Und am ersten Tag, wo ich da nicht gearbeitet habe, wurde der Laden überfallen. Und zwar von 3 Männern, die Scream-Masken getragen haben. Oh, krass. Ja, das muss ich auch sagen. Upsa. Ja, Glück gehabt. Das, also ist nichts passiert, auch eine Videothek zu überfallen. Also falls jemand mit dem Gedanken spielt, lohnt sich jetzt nicht wirklich. Man hat wirklich immer ganz wenig Geld in der Tasche. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch nicht besser geworden. Nee. Aber ich habe mir, jetzt wo du sagst, dass die DVD da am Start gekommen ist, ja, da war ich ja reich in der Zeit, weil ich Zivildienst gemacht habe. Die Zivi-Million. Die Zivi-Million. Und da habe ich, glaube ich, auch vom Weihnachts-Zivi-Geld mir einen DVD-Player gekauft. Und ich glaube, der hat 599 Mark gekostet. Und konnte... Ja, wir haben uns den zusammengeholt. Aber, weißt du das noch? Ja, doch, ja, bei Karstadt war das, oder? Wir haben uns den gleichen geholt. Ja, aber ja, ich glaube, bei Karstadt damals. Und du hast deinen zurückgebracht, weil du den anderen dann haben wolltest. Ja. Ich hatte grundig, du hattest Telefon. Ich glaub, nee, Sony habe ich mir geholt. Und Sony war richtig übertrieben scheiße, weil man konnte keine gebrannten DVDs für, als ich versucht habe, meine Heimvideos zu archivieren, konnte ich sie da drauf nicht abspielen. Habt ihr denn auch angefangen, DVDs zu sammeln eigentlich, oder? Nee. Ja, ging leider an mir nicht vorüber, der Kelch. Ich habe halt da, schon bevor ich meinen DVD-Player hatte, hatte ich angefangen, mir damals DVDs zu holen, wie ein Irrer. Unter anderem habe ich mir die Friends-DVDs geholt. Und heute gibt's ja diese schönen Staffelboxen immer, wo eine irgendwie für 10 Euro weggeht. Damals gab's aber die einzelnen DVDs, also eine CD, wo 6 Folgen drauf waren. Also 4 DVDs brauchtest du, um die Staffel zu kriegen. Die wurden einzeln verkauft damals. Und ich habe pro DVD 40 D-Mark bezahlt. Also 20 Euro habe ich für eine Staffel mal locker 80 Euro bezahlt. Und später kamen dann so Sammelboxen raus, wo halt diese DVDs, die ich einzeln hatte, waren, halt nur in so einem scheiß Pappkarton bei Warner Brothers dann drin waren. Und dann habe ich Warner Brothers angeschrieben, habe gefragt, ob ich das denn dann haben könnte, weil ich ja schließlich einfach mal das Vierfache bezahlt habe und einfach damit schön am Regal aussieht, neben den neuen Staffeln, die jetzt alle so rauskommen. Und dann habe ich nur eine Mail zurückbekommen, wo Nein drin stand. Wirklich nur ein Wort? Nein. Das war wirklich bitter. Oh Mann. Ja. Hat Bugs Bunny bestimmt selbst geschrieben. Nein. Und was 2000 natürlich auch den absoluten Durchbruch geschafft hat, das Handy. Und ich habe mir auch mein erstes Handy in dem Jahr gekauft. Ja, ich glaube, das prägnanteste Handy, an das ich mich erinnern kann, war das Nokia 3230. Na, Und da gibt's nämlich auch eine Geschichte zu, dass ich mir mal... ich war in Arnsee, das ist ein Ort bei uns in der Nähe, wo ein großer See ist, wo man schwimmen gehen kann. Und mein Papa hat mir da mal sein Handy mitgegeben, damit ich, wenn irgendwas ist, zu Hause anrufen kann. Und da lief ich da ganz normal die Straße lang und telefonierte gerade mit dem Handy. Und da fuhr damals ein Auto an mir vorbei, was hupte und sich 3 Typen aus den Fenster lehnten und sagten, oh, guck mal, wie cool du bist, Handyman, hä? Weiß ich noch genau. Und ich kam, sind sie wenigstens gegen eine Wand gefahren, ist auch jetzt explodiert? Ja, leider nein. Aber ich kam mir so, weißt du, ich hatte so das Gefühl, du bist ein Außenseiter und so. Das wäre lustig, wenn das heute noch einer machen würde, jedes Mal, wenn er jemanden im Handy sieht. Aber als ich das erste Mal, zwei Mädels aus meiner Klasse hatten damals als erstes so in meinem Bekanntenkreis jeweils ein Handy. Und die haben sich dann immer angerufen, wenn sie zur Schule gekommen sind. Ja, wo bist du denn gerade? Ach, Raucherhof. Ja, ich komme hin, Moment. Und dann sind sie ja hingegangen. Und alle haben sich halt auch drüber lustig gemacht, weil wozu zur Hölle brauchst du ein Handy? Na, das waren ja noch die guten alten Zeiten. Ach ja. Gibt's eigentlich noch einen Raucherhof auf dem Schulhof? Bestimmt nicht mehr, oder? Doch, klar, auf jeden Fall. Echt, meinst du? Klar. Ja, auf jeden Fall darfst du erst rauchen, nachdem du 16 bist oder so. Und dann 18. Echt? Na, aber also es gibt ja auch keine Raucherlehrerzimmer mehr. So, ja. Nee, aber eine Raucherecke wird draußen sein. Also wird ein Teil des Schulhofs sein, wo du rauchen darfst, ja. Ja. Doch schon, denke ich. Ja, ich hatte jedenfalls das 8210 von Nokia damals auch. Das kleine, das bei Drei Engel für Charlie auch im Film zu sehen war. Das war das ganz cool, bis es dann kaputt gegangen ist. Ich glaube, alle wollten damals das Handy haben, was bei Matrix drin war, oder? Diese Banane, die Nokia-Banane? Na, genau, war doch irgendwie so ein aufklappbares Ding, was so... erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Echt? Ja, ich fand das alle haben, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie eins von Siemens und habe mir das geholt, weil ich beim Zivildienstlehrgang zu Hause anrufen wollte und sagen sollte, ich bin gut angekommen und so, weil es war ja, ich habe ja meinen Lehrgang an der Ostsee gemacht. Ach ja, ich erinnere mich. Gibt's da noch irgendeine schöne Geschichte, die du von erzählen willst? Ja, vielleicht dann irgendwann mal in einem Zivildienst-Podcast oder so. Mal gucken. Bestimmt. Feier, ja. Sagte ich eigentlich, ich hatte das 3230 oder sagte ich, ich habe das 3210 gehabt? Ich habe ihn 3230, genau. Ist sicher, hast du gesagt. Siehst du, es war das 3210, das meinte ich natürlich. Ist das dieses Unzerstörbare? Ja, das Kult-Handy. Ja. Also wenn man das bei Google eingibt, dann weiß man sofort, ja, genau das. Und hat immer noch la la la la la als Klingelton. Ja, mein Papa telefoniert heute noch damit. Mein Papa kriegt immer meine alten Handys. Er telefoniert seit Jahren mit dem iPhone 3. Um jetzt die Stimmung nochmal so richtig hochzubringen am Ende, habe ich noch die kleine Kategorie Tschüssi gesagt. Oder Tschüssi, mach's gut. Und zwar die Leute, die gestorben sind in dem Jahr. Das ist aber natürlich ein sehr lustiges Ende, hast du vollkommen recht. Ja, ne, also Dieter Krebs, mit 52 Jahren gestorben, noch bekannt aus mit Herz und Seele und SketchUp. Ja, ein Herz und eine Seele oder so. Also ich würde sagen, es ist der beste Schauspieler, den es jemals gab. Dieter Krebs fand ich aber wirklich gut, muss ich sagen. Also in ein Herz und eine Seele und SketchUp waren wirklich witzige Sachen. Also ja, echt viel zu früh gegangen. Naja. Charles M. Schulz ist gestorben, auch im Februar. Und das ist? Peanuts. Genau. Der hat die Peanuts gezeichnet. Und deshalb erschien auch dann im Januar des gleichen Jahres übrigens die letzte Peanuts-Zeichnung überhaupt. Oh. Da verabschiedet sich Snoopy von den Leuten und sagt Tschüss. Ja, ganz schlimm. Bubi Scholz ist gestorben im Alter von 70. Bubi Scholz? Boxer oder was? Ja, richtig. Hat nicht Benno Fürmann den mal gespielt in irgendeinem Film? Ich glaube ja. Ich glaube, das war so, Andi. Ja. Erich Mielke. Ja. Chris, kennst du den noch? Ich werde nichts mehr sagen zu diesem Thema. Zu Erich Mielke? Ja, mit 92 ist er geworden, ne? Also, naja, manchmal Stasi-Chef, aber hat er bestimmt auch damit gar nichts zu tun am Ende. Walter Matthau ist leider auch gestorben mit 79 Jahren. Schauspieler. Und Obi-Wan Kenobi, Sir Alec Guinness. Oh, 86. Krass. War gut gegangen. Ja. Ein paar von den Besten. Ja, und noch irgendwelche, ein Fazit fürs Jahr 2000 von euch. Ja. Chris, fang doch an. Handyman. Ja. Handyman, ja. Ich weiß leider nicht, ob das in dem Jahr war, aber ja, war ein gutes Jahr. So, jetzt, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Ja, war für mich halt ein bedeutendes Jahr. Ganz klar. Also, wie gesagt, erste Freundin, alles das erste Mal, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gab tolle Filme, es gab tolle Musik. Gigi D'Agostino muss man in dem Zusammenhang nochmal nennen. Aber wenn da, wo da der Typ am Ende dann reinkommt, ne, am Anfang ist es ja die Frauenstimme und dann der Typ, ey, das ist doch krass. Ja. Das ist ein geiles Lied, Sven, Alter. Echt, das war jetzt außerdem der geilste Mashup aller Zeiten von Gigi D'Agostino. Das ist so ein krasser Remix. Also die Human Beatbox Machine hat wieder zugeschlagen. Ich bin on fire, kann man fast sagen. Ja, war ein schönes, nettes Jahr, hat Spaß gemacht. Wärt ihr gerne noch mal so alt, wie ihr im Jahr 2000 wart? Ein bisschen älter, glaube ich, ja, ganz gut. Aber es war ein geiles Jahr, das war schon ich hab, schön. In der Vorbereitung habe ich überlegt, Mensch, eigentlich ist das, muss man das wirklich so, weißt du, so, man genießt das gar nicht, wie toll das eigentlich das Gefühl war, das erste Mal verliebt zu sein und der erste Kuss und das erste Date, und das hast du dein ganzes Leben nicht mehr so in diesem Ausmaße. Und also alleine deswegen, aufgrund der Erinnerungen damals, hatte das schon eine große Bedeutung für mich. Also ja. Leute, Kinderchen, die hier gerade zuhören, genießt das alles. Hört auf eure Eltern, sie haben vollkommen recht, dass Schulzeit und Jugend das Coolste der Welt ist. Es ist definitiv so, auch wenn man das nie glauben will. Ja, das stimmt. Aber es, mit den Frauen, finde ich, wird einfacher, je älter man wird. Ja, aber einfacher ist vielleicht auch weniger spektakulär. Also bei mir ist es, also weil du gesagt hast, würdest du gerne nochmal so alt zu sein. Manchmal denke ich mir so, ja, vielleicht wäre ich gerne nochmal so alt. Und dann gucke ich mir die Leute an, die jetzt gerade so alt sind, und dann denke ich mir so, nee, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie alt, wie ich jetzt bin. Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Also ich glaube, ich wäre auch... Dann vielleicht nur so alt, aber auch in der Zeit. Genau so ist es, ja. Also wenn ich jetzt nochmal 16 wäre und in der Jugend leben würde, die heute 16 ist, ich glaube, ich wäre hoffnungslos verloren. Ich würde da nicht zurechtkommen, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall... verändert. Wie sieht's denn bei dir aus, Sven? Ich fand es halt mein absolutes Spaßjahr, einfach mit Zivildienst, da, weißt du, du hattest keinerlei große Verantwortung und hattest einfach Spaß, konntest machen, was du wolltest, und hattest nicht schon einen ganzen Sack voller Sorgen, den du mit dir rumgetragen hast. Und das war einfach wirklich ein großes Partyjahr für mich, muss ich mal so sagen. Also ganz toll. War schon wichtig. Ein wichtiges Jahr in der kleinen Entwicklung, die ich dann durchgemacht habe. Mhm. Aber wir müssen noch Danke sagen, Chris, fällt mir dabei ein. Und zwar wollten wir uns noch bei Janina Himmen bedanken für unser Cover. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, mit der haben wir die kleinen Figürchen halt gestaltet auf www.sp-studio.de. Da kann man die Figuren halt sich auch selber als Hausparkfigur designen. Und das hat uns die Janina Himmen erlaubt. Und dafür sagen wir ganz, ganz herzlich Dankeschön. Und hoffen, dass ihr sie auch besucht. Sie hat auch Patreon. Also wenn da jemand Interesse hat, ihr monatlich was zu geben, dann kann man das auch machen. Ansonsten auf die Seite gehen. Sie hat auch noch die große Seite planearium.de. Das ist eine riesen South Park-Fanseite. Als ich damals bei South Park, bei Comedy Central gearbeitet habe und South Park halt unter meinen Fittichen war, da hatte ich ganz oft halt natürlich auch auf die Seite zurückgegriffen, weil da einfach so viel Wissen steht. Also es ist meiner Meinung nach eine der besten South Park-Seiten überhaupt. Und ja, ein Riesendankeschön von uns. Hast du schön gesagt, Sven. Dankeschön. Ja. Noch abschließende Worte? Nö, ja, mir hat's Spaß gemacht. Es war ein gutes Jahr. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder Themen machen, die gut werden. Nicht so wie heute. ja, meine abschließenden Worte sind, das war natürlich auch mal, um zu gucken, hey, wie funktioniert so ein Jahresrückblick für uns? Wenn man sich das im Nachhinein anhört, hoffen wir, dass es ein bisschen lustig ist, dass man sich nochmal an die Zeit zurückerinnert. Und dann mal gucken. Ich glaube, das macht halt auch unseren Podcast aus, dass man sagt, hey, okay, erste Folge Zeichentrickserien, jetzt Jahresrückblick, dritte Folge. Jahresrückblick 2001, vierte ja. Jahresrückblick 2002. Genau, das macht dann Sven in seinem Podcast ganz alleine. ja, mal gucken. Also ich glaube, wir haben uns noch nicht wirklich geeinigt auf das nächste Thema. Wir haben natürlich schon so ein paar Ideen, aber ihr seid wieder mit inbegriffen. Schreibt uns auf jeglichen Kanälen, Facebook, Twitter, E-Mail, Rauchzeichen, was auch immer, was ihr denn gerne mal von uns hören würdet. Und dann machen wir das. Also auch, wir würden natürlich auch gerne wissen, was war denn euer prägendstes Erlebnis im Jahr 2000? Das könnt ihr uns auch gerne auf unserer Seite schreiben oder bei Facebook oder bei Twitter. Wenn ihr sonst halt Vorschläge für neue Themen habt oder eure Meinung loswerden wollt oder einfach etwas Zeit totschlagen möchtet, sind wir erreichbar bei Facebook unter Endstation Podcast, bei Twitter unter Endstation P oder auf unserer Homepage unter www.endstationpodcast.de. Und wir freuen uns auch total über Bewertungen und Abos bei iTunes und natürlich Likes bei Facebook, wie das so ist. Ja, wir sind auch alle drei einzeln übrigens bei Twitter am Rumlungern. Also wenn da jemand subscriben möchte. Dann würde ich sagen, haben wir das Schiff in den Hafen gebracht, Kinder. Oder gegen die Wand gefahren. Man weiß es noch nicht. Mit diesen poetischen Worten des neuen Philosophen Kohn möchten wir uns verabschieden. Und es verabschieden sich Andreas Wolter. Der Atem. Tschüss. Christopher Kohn. Oh, ich tue mich immer so schwer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mua. Und Sven Gruno. Und denkt dran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.